Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo. Und mit dem Tobias. Hallo. Und das war's auch schon heute. Mal wieder Skeleton Crew zu zweit. Bis Martin und Marcel aus der Versenkung wieder erscheinen. Nichtsdestotrotz haben wir eine neue Sendung, Nummer 342. Und da hat uns der gute Marcel, bevor er spurlos verschwunden ist, noch einen Zahlenfakt rausgesucht. Ja, er hat, glaube ich, das gehört beim vorletzten Mal und gedacht, seine Ehre, das geht nicht. Insofern, ein Zahlenfakt. Was ist es denn? Es ist die Euronorm? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Die Euronorm EN342 für Schutzkleidung, Kleidungssysteme und Kleidungsstücke zum Schutz gegen Kälte. Ist auch sehr gut und wichtig jetzt gerade, weil gerade zumindest in München seit gestern ist es zapfig, wie wir Bayern so sagen. Der Wiesentemperatursturz ist eingetreten. Es ist trotzdem gutes Wiesenwetter, also die Sonne scheint, aber ja, in der Sonne ist gut, außerhalb der Sonne ist es echt schon fast, meine Winterkleidung ist noch nicht da, ganz schlimm für mich. Nein. Die ist noch im Zoll. Ah, im Wort? Ja, die Masse meiner Klamotte habe ich dann trotzdem noch in dem Bring mal alles von Amerika zurück. Mhm. Geschichte, die ich mir mit anderen Leuten auch geteilt habe. Organisiert. Mhm. Und das Problem ist halt, das dauert, weil Schiff, Container, Zoll, Kommunikation ist dünn. Mhm. Ja, hängt noch im Zoll. Nein. Also seit einem Monat inzwischen. Unklar. Und sie es ist nicht auf See, sobald, sondern im Zoll, oder? Ja, ja, es ist in Hamburg angekommen. Soweit ist mir das klar. Super. Und dann kommt es von da hierher und dann habe ich auch wieder mein restliches Zeugs. Die Couch ist schon weg. So, mein Wohnzimmer ist so ein bisschen spartanisch. Okay. Im Moment. Aber Gott sei Dank habe ich den Rest noch nicht organisiert, dass er wegkommt. Der muss dann noch kurzfristiger. Wahrscheinlich sagen sie, ach ja, wir können einen Termin morgen machen oder so. Genau. Halten Sie sich von 8 Uhr bis 17 Uhr bereit. Naja, Kälte, das war der Zahlenfakt. Wo es auch sehr kalt ist nachts, ist ja in der Wüste. Der Mojave Desert. Ja, es ist angekommen gestern. Ich hoffe, dass das Podcast-Aufnahmegerät noch kein Mojave hat, damit das auch alles klappt, hoffentlich. Ich muss zur Dokumentation meiner Sturheit gestehen, dass ich noch auf Sierra bin. Oh, sogar Sierra. Ja. Hm. Ich bin offiziell jetzt alt und update erst, wenn ich muss. Sehr gut. Ich bin Sierra nicht mehr die blutige Kante. 12. 10-12. Okay, schade. Wenn du noch auf 10-10 wärst, wäre nett, weil das ist so die untere Kante für zum Beispiel auch Portmap und ich habe es nicht ausprobiert. Ah, weil es ist so ein API-Schritt, den man SDK-mäßig machen soll, weil oder den man sinnvollerweise macht, weil da ist einiges passiert, einiges deprecated und rausgeworfen, also von 10-9 auf 10-10. Mhm. Und ich habe das jetzt einfach mal mit Deployment Target so eingestellt, aber ich weiß jetzt nicht, ob Portmap da noch läuft, weil ich habe nichts, was so auf so alte. Also ich muss mal den Mac Mini oder so vielleicht auf runterrüsten, weil den hatte ich auch schon geupdatet vor lauter Wahnsinn. Oder ist auch nicht so wichtig. Ich meine, Portmap ist zwar released, aber nice. Das interessiert eh nicht viele. Und die Webseite ist auch noch nicht geupdatet. So, man findet immer noch das alte vor meinem und andere GitHub-Clones von dem, was wir gemacht haben, auch noch, weil das ist ja auch immer so ein Problem bei Open-Source-Projekten. Was ist denn das kanonische, richtige Repository? So, das ist ja da durchaus schwieriger geworden, wenn man keine Packet-Manager hat. Die Packet-Manager sind ja meistens so drauf, dass die dann wenigstens so das Repository verlinken, dass so der im Mittel der Wahl entspricht. Vielleicht muss ich das machen, ja, so CocoaPods integrieren oder so, aber ich habe keine Lust auf CocoaPods und Carthage. Naja, Mojave ja, ist da. Mojave ist da. Das ist ja das eigentliche Thema hier in den News. Fängt jetzt schon wieder an mit den Rabbit Holes. Yes. Was heißt das auf Deutsch eigentlich? Ich sage auch immer Rabbit Holes. Hasenloch klingt jetzt ein bisschen... Nee. Ja, Nachklapp finde ich ja ganz schön, aber Hasenloch... Ja, müssen wir uns anders einfallen lassen. Ich habe es installiert und zwar ganz fleißig gestern Abend und habe dann ein bisschen auf Twitter mich drüber lustig gemacht auch, weil mir gleich so ein paar Sachen um die Ohren geflogen sind, wie der App Store hat noch Connect und Retry mir angezeigt und so Kleinigkeiten. Waren aber wirklich nur Kleinigkeiten. Es war wirklich nur so, ach, die UI-Richtung gefällt mir halt nicht, wo es hingeht. Und da kann man ein bisschen möppern, weil so der App Store ist ja relativ, der ist jetzt so ähnlich wie auf dem iPad und auf iOS. Und das sieht halt auf dem Mac auch ein bisschen komisch aus. Es ist schon ein bisschen gepflegter, aber es ist halt genauso also dieses Marcel-Problem ist damit schon auch am Start. So, okay, wo finde ich denn was? Und vielleicht ist alles sehr groß. Mhm. Ist wirklich so sehr, sehr große Fonts, auch auf dem Desktop, aber dann in der UI wieder so 4 Fontgrößen so insgesamt, also ganz große Seitenleiste, ganz große Überschriften, relativ kleine Texte dann bei den Artikeln und noch viel kleinere Texte bei den Untertiteln von den Apps und viel Whitespace und so. Das ist alles jetzt nicht, wie ich mir coole Apps vorstelle. Aber naja, funktioniert und sie versuchen es zumindest irgendwie, diesen App-Store nochmal an den Start zu bringen. Mal sehen, was das so bringt. Panic und so weiter sind ja auch drin. Hast du denn überhaupt mitbekommen, was Mojave alles liefert und bietet? Ich bin da leider noch gar nicht drin. Also was die meisten haben wollen, scheint mir, ist wirklich dieser Dark Mode, so im Endeffekt. Stimmt, den habe ich gehört. Der systemweite Dark Mode, der eher interessanterweise jetzt auf dem Mac vor iOS kam, obwohl iOS die OLED-Screens hat, wo es noch mehr bringt auch, wirklich auch so von der Satte der Schwärze und auch vom Energieverbrauch. Ich selber mag es nicht so, ich habe es erstmal auf dem iMac angemacht, nur damit ich so sehe, was denn, wie man sich das so vorzustellen hat. Ist okay, ist relativ gut systemweit unterstützt. Man kriegt es auch relativ gut für free, wenn man es selber programmiert. Also Portmap zum Beispiel, bis auf einen kleinen Font-Color-Setting in einer der Tabellenzellen funktioniert auch einfach so, weil es halt, habe ich mit der Beta gebaut. Und geht dann, also so, kann man machen. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil es halt wieder einfach so die Menge der zu testenden Dinge verdoppelt und wir haben eh schon so wenig Mac-Power am Start und was weiß ich, was die ganzen Electron und Cross-Plattform-Apps dann machen an der Stelle. Mal schauen. Aber das ist ein Feature, das irgendwie gut ankommt, scheint mir. Ansonsten nicht so viele neue Features. So an sich, so das Credo ist halt schneller. Überhaupt ist es so ein bisschen so dieses Off-Cycle-Release, so Snow High Sierra oder so. Wir waren ja schon nur auf High Sierra. Also es ist schon ein bisschen interessant, was dann so passiert. Es gibt jetzt News und Stocks und also alle Apps, die es aufs iPad auch geschafft haben, mehr oder weniger. Home auch. Und Home ist so absurd, wie du das denkst, wenn es eine Cross-Plattform-App ist. Das sieht aus wie die Home-App, die ja schon selber auch so eine UI hat, wo ich mir denke, Smart-Home-Geschichte. Gut, schade eigentlich. Aber du hast zumindest jetzt diese Home-App am Start und kannst dann damit auch deine Lichter und so weiter anmachen. Und was halt interessanter ist für die Leute, die es benutzen, ich benutze es auch wiederum nicht, die Siri-Integration, dann kannst du praktisch auch mit deinem Laptop über Siri deine Home-Kram steuern. Ich habe letztens das Diktieren in meinem Laptop wieder angemacht, weil die Funktion ist echt sehr angenehm geworden, nachdem man die Speech Recognition früher kaum gebrauchen konnte, ist es jetzt echt gut und brauchbar und auch auf dem Desktop. Ja, habe ich, wie meine Mutter so die Handverletzung hatte, habe ich ihr das auch mal ankredenzt, dass sie das verwenden soll und das hat erstaunlich gut funktioniert auch. So. Was haben wir denn noch? Hier ist alles dunkel. Es ist schneller. Es gibt das Dynamic Wallpaper ist ganz, ganz wichtig, dass die Wüste auch den richtigen Tageszeitpunkt hat. Das ist aber süß. Das ist süß. Ich meine, so bewegende Hintergründe, die irgendwie mehr Performance kosten, die nerven mich schon, aber Das mit Tageszeit ist ein netter Touch. Dann gibt es so Stacks auf dem Desktop. Also wir räumen dein Desktop automatisch auf, habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert. Gib it aber. Dann der Finder hat so eine komische Spotlight-Ansicht bekommen, also nochmal eine Ansicht mehr, in der man auch dann so Basistasks machen kann, also irgendwie Bilder annotieren und PDFs ein bisschen rumscribbeln und sowas. Ist jetzt nicht mein Anwendungsfall selber, weil den Finder jetzt nochmal mehr komisch aufbohren mit halbgaren Dingen, anstatt das in Apps zu packen, ist für meine Begriffe halt so die falsche Richtung. Deshalb mag ich es nicht, aber es mag für manche sehr hilfreich sein, weil man hat dann wenigstens rotieren und so weiter einfach kann, indem man in diese Ansicht geht und dann in dem Bild so boah, Rotate Markup oder More mit Zeug hat. Quick Look wird immer mächtiger, sehe ich gerade. Ja, so, das ist die Geschichte. An sich ist es schon ein Geschwindigkeits Improvement. Für mich persönlich war es gerade sehr wichtig, dass das Update kam, weil mein MacBook hatte, also das ist ein 13 Zoll, relativ gut ausgestattet, von zweiter Generation Touchbar, also gerade mal ein Jahr alt, so gefühlt, ein bisschen über ein Jahr. Und das konnte ich nicht mehr als Laptop benutzen, weil es hat sich nicht mehr so schlafen gelegt, dass es keine Batterie braucht. Und das war jetzt, ich habe da auf Twitter irgendwie rumgefragt, ob das anderen auch passiert. Das hat auch einigen irgendwie, gab es da was, debuggen konnte man schwierig, also irgendwie mit dem neuen Konsole-Lock kann man sich da durchgreifen, aber so für alle, die es noch nicht wissen, wenn man wirklich mal so ein bisschen ins System reingucken will und die Logs angucken will, kann man jetzt nicht mehr die Konsole-App benutzen. What? Weil die Konsole-App zeigt dir nur die Live-Daten. Alles, was so älter ist, muss man entweder erst mit einem Log-Collect-Befehl, mit ein bisschen einer Zeiteinschränkung und so weiter, in den Log-Archive packen, das man dann wieder öffnen kann mit der Desktop-App, die auch alles andere als schnell ist mit dem Indizieren, weil wieso sollte auch so eine Log-Display-App geil indizieren und schnell sein? Das ist zwar auch ein lassen wir das. Nichtsdestotrotz, auf der Kommandozeile kann man dann relativ, also es ist relativ mächtig, weil es lockt ja irgendwie Gott und die Welt. Und bis auf die Privacy-Geschichten, die halt nerven, wenn du es lokal bist, weil dass sie von mir was verstecken, was auf meinem System passiert, weil sie es nicht nach Hause schicken wollen. Verstehe ich schon. Vielleicht kann man das auch irgendwo ausmachen, ich weiß aber noch nicht. Das heißt, manchmal ist relevantes Zeug redacted an der Stelle. Was ich eigentlich gerne sehen würde. Aber es gibt diverse Möglichkeiten, sich da durchzufräsen. Und man kann praktisch, und das habe ich dann letztens gemacht, mit einem Log-Befehl, Log-Stream heißt es dann. Wenn wir dasselbe haben wie in der Konsole, dann kann man Predicates machen, indem man praktisch sagt, was einen interessiert. Und es gibt auch Categories. Es gibt eine Sleep-Wake-Category, die habe ich benutzt, und eine Battery-Category. Habe ich dann das Log laufen lassen, das Ding schlafen gelegt, dann nach einer Stunde oder zwei wieder aufgemacht und geguckt, was da alles durchrauscht. Dann habe ich zumindest gesehen, was alles passiert ist, und habe dann auch über mir ausgeben können lassen, was ungefähr passiert. Also die Geschichte war wohl die, der Laptop ist kurz aufgewacht, obwohl er das nicht sollte auf Batterie, wegen so Maintenance-Tasks. Es gibt wohl regelmäßige Maintenance-Tasks, die immer so mal ein bisschen, oh, ich wach mal auf, guck mal, was ich das Nötigste, was ich machen muss, und gehen dann wieder schlafen, und es sollte halt kein Problem sein. Früher, es gibt noch so ein Feature, das heißt PowerNap. Ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnerst. Es gibt eigentlich, hat ja deine auch. Das sollte aber nur aktiv sein, wenn es am Strom ist. Und die Idee ist, dass praktisch da auch Netzwerkgeschichten stattfinden und deine Mails und deine Messages sich updatet und so der ganze Kram läuft, obwohl das Ding geschlossen ist. Ja, so Dark Wake heißt es auch. Dann in der Nomenklatur, in dem Loggings. Und das hatte ich auch schon ausgemacht, und das war es auch irgendwie nicht. Nichtsdestotrotz ist aber durch dieses Maintenance-Aufwachen sind dann Dinge passiert und haben dann wieder das Schlafen verhindert eine Zeit lang. Also, weiß ich nicht, MDNS-Responder hat irgendwie responded, irgendwas hat was gefunden, dann hat noch irgendwie, also ich habe ein paar Tasks gesehen, die gelaufen sind, konnte aber weder so nicht genau ausmachen, wer jetzt dafür verantwortlich ist, dass es nicht gleich wieder schläft und warum die überhaupt sich wieder starten, und wollte dann auch nicht so reingraben. Ich meine, man könnte natürlich auch so versuchen, irgendwie so Also wenn es jetzt nicht so kurz vor Mojave gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, nochmal geguckt, ob ich irgendwie was über meine Apple-Kanäle noch rauskriege, weil das war schon irgendwie echt tragisch. Das war so innerhalb von einem halben Tag war die ein Drittel der Batterie weg. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt eingeklappt habe und jetzt so wie in letzter Zeit öfter nach Frankfurt gefahren bin und dann am Abend wieder aufgeklappt oder halt im Zug benutzen wollen, obwohl ich es schon am Abend davor eingepackt hatte, ohne es angesteckt zu haben, hatte ich halt noch so 20% Batterie. Mhm. Das war halt nicht tragbar. Und mit Mojave ist es jetzt wieder okay. So, das ist sehr schön. Also ist jetzt nur die erste Nacht, aber dadurch, dass es eigentlich eine frische Installation, also ein Update ist und der, wenn dann noch mehr Maintenance-Kram und so weiter macht, wenn sowas am Start ist, bin ich relativ zuversichtlich, dass es gefixt ist und yes, das sind die Dinge, die ich mir von so einem Snow High Sierra Geschichte erwarte. Ich krieg bei sowas immer Angst vor Bloatware. Wenn ich irgendwie was hab, so irgendwas benutzt viel Speicher, irgendwas weckt mein Mac auf, irgendwas nimmt das Netzwerk dauernd her, dann denke ich, oh shit, das hättest du Google Chrome nicht installiert oder irgendwie so ein Kram. Irgendwas läuft da im Hintergrund, hat sich noch in dein System reingegraben und steckt da jetzt fest. Habe ich auch. Und dazu kommen wir auch noch in dem anderen Segment so ein bisschen so diese Anxiety darum, weil es wirklich auch schlimm ist. Und hatte ich auch vorher viel mehr. Also der Ruhepuls war auch größer. Also ich hatte irgendwie, Spotlight hatte sich öfter sehr viel Zeit genommen, Dinge zu indizieren, die es anscheinend nicht indizieren konnte. Ich habe dann in Logs auch gefunden, dass irgendwelche Chats, die iChat automatisch, also Messages automatisch startet, immer noch, speichert immer noch als .iChat-Dateien irgendwo. Die haben dann den Importer immer wieder mal zum Flaken gebracht, da bin ich aber auch nicht dann tiefer reingegraben. Also da gab es einen Haufen Zeug, das jetzt im Moment gefühlt zumindest so innerhalb der ersten Zeit jetzt nicht mehr auftritt. Und ich hoffe auch, dass es die Art von Maintenance und Aufmerksamkeit ist, die Mojave erfahren hat. Dann noch ein Feature ist irgendwie, die Screenshots haben sich noch verbessert, insofern, dass man jetzt noch einen weiteren Shortcut für Screenshots hat, nämlich Command-Shift-5. Und Command-Shift-5 macht einen so super Perseid-Mode. Da hast du sofort so einen Crop-Segment, wo du ein bisschen rumsteuern kannst, unten eine Toolbar und dann kannst du gleich ein bisschen mehr machen, bevor das Screenshot irgendwo hingeht. Dann, wenn das Screenshot passiert, kommen da erstmal auch links unten in die Ecke, so ähnlich wie auf iOS. Und ich habe es noch nicht großartig benutzt. Es sieht, aber das sieht sehr, ich bin ein viel Screenshotter und ich mache eigentlich Screenshot Sketch immer so, weil Sketch ist nach wie vor das bessere Markup oder wie auch immer das in Apple-Nomenklatur jetzt heißt. Nichtsdestotrotz, ich werde mir das mal angucken und benutzen, weil das mache ich halt einfach oft. Und das gibt's hier. Und dann ein absurdes Feature, das ich noch nicht benutzt habe, wahrscheinlich auch, weil man Handoff dafür anhaben muss. Und ich hasse Handoff, weil mir immer links so komisch der ganze Status reinkommt und so weiter. Und mit meiner Schlaf-Anxiety habe ich natürlich auch gedacht, ja, wenn meine ganzen iOS-Geräte immer wieder vielleicht über Handoff was machen, Wake und Bluetooth ausgemacht und wie auch immer. Ich mag Handoff nicht, ich habe es aus, aber ich bin auch nicht ganz sicher, ob es Handoff braucht. Vielleicht ist es auch nur diese AirDrop-Kommunikation, wie auch immer. Aber was du jetzt machen kannst, ist, du kannst praktisch auf dem Desktop dir ein Foto von deinem Handy anfordern. Dann kannst du mit dem iPhone ein Foto machen und dann kommt es einfach nur auf deinen Laptop. Nice. So, und dann kannst du praktisch so mit so einem Workflow mal ein schickes Bild machen, weil die eingebauten Webcams sind ja irgendwie nicht besser geworden, was mich immer noch irritiert. Da wäre es auch mal an der Zeit, dass bei den Laptops das besser wird, aber es scheint ja nicht so zu werden, bei den neuen Laptops war es auch nicht dabei. Ja, und dann gibt es halt eben die, wie gesagt, die Apps. Die haben nicht genug Platz, die sind zu flach und da dann eine Kamera rausschauen zu lassen, das geht dann Gott sei Dank leider nicht. Muss so ein Loch im Trackpad sein. Das ist auf einmal, wo links und rechts Klick ist. Ja, die Apps, die dazugekommen sind, sind ja auch interessant, weil die sind ja mit der UI-Kit für Mac-Geschichte gemacht, also News, Docs, Home und Voice Memos, was ja Marzipan. Marzipan, der Codename, den wir da gehört haben. Und irgendwie, wie heißt der Steve Trotton Smith, dem hat ja das Ganze, so ein Twitter-Account, der immer in den Binaries rumguckt, der hat auch, haben wir jetzt hier nicht verlinkt, sorry. einen Weg rausgefunden, wie man das auch benutzt als Entwickler jetzt schon. Man muss aber ein bisschen die Maschine, die Sicherheitsaspekte von der Maschine lahmlegen, weil sie haben es schon versteckt. So. Ich aber der hat schon ein bisschen was rumimplementiert. Lustig. Ich habe das über den Pete Steinberger von PSPDF-Kit mitgekriegt. Der hat da rumexperimentiert. Ja, der hat auch was gemacht. Was haben wir dann noch hier? Was wird denn hier noch vermarktet? Better Control of Your Data wird hier vermarktet. Genau, es gibt jetzt auch die Dialoge, wenn jemand auf die Kamera, Location oder Adressbuch zugreifen will. Auch so radikal, dass du wirklich, wenn du im Terminal sagst, gib mir mal tilde Library Adressbook, Application Support Adressbook, dann kommt da auch der Dialog hoch. Krass. Was hier ein bisschen jetzt gestern gerade nochmal durch die Medien ging, weil irgend so ein Security Researcher gemeint hat, ja, ich habe aber eine App, die kann da trotzdem drauf zugreifen und es umgehen. Tja. Also, ja, scheiße, vielleicht hätte er es vorher sagen sollen, zum einen, zum anderen. Es gab es vorher gar nicht, ja. Insofern, dann geht das Feature halt noch nicht. So, wird gefixt, habe ich jetzt keinen Stress mehr. Ja. Und ansonsten, Safari hat natürlich auch einen Dark Mode, wie alles, was ja auch gewünscht. Ich finde das schön, wenn es systemweit ist. Also es gibt viele Leute, die mögen Dark Mode sehr. Also mein Visual Studio kam mit Dark Mode an und ich habe es seitdem nicht ausgemacht, weil mir das alles inzwischen total wurscht ist, wie Zeug aussieht. Ja, so, das ist so Mojave. Ich habe es installiert. Es ging alles ganz gut durch. Das Installieren auf meinem Laptop hat ein bisschen gedauert. Auf dem iMac war schneller. Was sehr schön funktioniert hat, was mich gefreut hat, was ich hier im Büro anhab, ist, dass mein iMac so ein App Store Content Proxy ist. Und dann musste ich es praktisch mehr oder weniger nur einmal hier durch die Leitung runterladen und dann kam das hier mit so voller Wi-Fi-Geschwindigkeit von 50 Megabyte pro Sekunde auf meinem Laptop an. Selbst obwohl es noch gar nicht ganz runtergeladen war auf einem iMac. Das hat mich sehr positiv gestimmt. Bitcoin für den App Store. Für alle, die mehr Rechner in dem Haushalt haben oder auch mehr iOS-Geräte und einen Platz auf dem Rechner, würde ich es empfehlen, das Content-Sharing einfach mal anzumachen, weil ist schon angenehmer, als wenn alle durch die, wie auch immer, geartete Anbindung durchs Internet müssen, weil gerade bei den System-Updates ist es ja schon immer eine Menge. Also selbst für mich alleine zu Hause lohnt sich das, wenn ich irgendwie iPad und iPhone updaten will. Wobei das sind es die gleichen Binaries, das sind, glaube ich, andere Binaries. Naja. Aber dann eben mehrere Personen mit iPhones oder iPads. So. Jo, das ist Mojave. Bisher bin ich ganz angetan. Mit. Die UI-Entwicklungen, mein Gott, ist halt Mac, ist halt Apple UI, die ist jetzt nicht mehr, die ist immer noch gut, aber in die richtige Richtung geht sie auch nicht unbedingt, so leider, finde ich. So, da bin ich halt realistischer geworden mit der Zeit. Es war früher noch schicker. Aber im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, hat sich ja seit der OS X und die ersten paar Jahre OS X da kaum was getan, was positiv ist, sagen wir es mal so, weil diese ganze dokumentenzentrische Geschichte hat sich ja auch sehr ins Knie geschossen mit der Idee, es gibt jetzt keinen Speichern mehr und ja. Alles updated automatisch, aber Safe As braucht man dann doch noch und vielleicht Duplicate und die Third-Party-Apps machen da eh nicht ganz mit und dann ist es in der iCloud und auf dem Desktop ist auch da alles zu kompliziert. Ja, mal schauen. Ja. Ja, das ist mein Mojave. So, das ist die UI von Aqua. Ja. So Buttons so schön, dass man sie ablecken will. Das heißt ja immer noch Aqua. Ja, also auch mit dem Dark Mode, wenn man das jetzt, es gibt jetzt Dark Aqua und Aqua. Eine ganz andere Appearance hat auch das neue Spiel von Lucas Pope, dem Mensch, der Papers, Please gemacht hat. Return of the Obra Dinn. Und zwar hat das eine 1-Bit-Grafik. Arr. Du hast dir den Trailer angeschaut. Ich habe mir den Trailer angeguckt, deshalb bin ich sofort in den Pirate-Modus, weil das geht anscheinend um einen. Ist es ein Piratenschiff? Aber ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es war so kein Piratenschiff, aber es ist vielleicht Piraten zum Opfer gefallen. Ja. Und irgendwie Geister und so, aber das Spannende ist so die Optik an sich, weil es ist halt so eine 3D-Engine, die aber sich auf eine 1-Bit so Oldschool, so weiß ich nicht, ob ich es gespielt habe, die Info, wie hieß es denn, Alice in Wonderland und so auf dem Amiga und Co., es gab so diese Text-Adventures, die halt sehr hochaufgelösend Text hatten und halt auch den Schwarz-Weiß-Modus von den Computern benutzt haben und dann die Bilder eben so in diesem Stil. Ich weiß gar nicht, wie man den genau nennt. Das ist so ein bisschen so Old Mac und alte Computergeschichte, wo man das noch hatte als Trade-off, dass wenn du viel Auflösung willst, leider keine Farbe für dich. Ich fühlte mich so an den alten Atari ST erinnert. Der hatte ja auch entweder niedrige Auflösung und 256 Farben oder hohe Auflösung und schwarz oder weiß. Und da gab es dann dieses Kugelspiel, wie hieß das, Bolo? Und Marble Madness? Nee. Nee, das von Application Systems Heidelberg. Die gibt's übrigens noch und das Spiel gibt's auch noch. Ist total Application abgefahren. Systems Heidelberg macht immer noch Ports für Mac. Das ist abgefahren. Ja, jedenfalls, du bist ein Insurance Investigator oder so. Du musst rausfinden, was auf diesem Schiff, das plötzlich im Hafen auftaucht, ohne Besatzung, passiert ist. Ich habe, als Papers, Please draußen war, mal irgendwie so den allerersten Prototyp, da hattest du nur irgendwie eine Kabine, in die du reingehen konntest, und du kannst irgendwie, indem du die Objekte anschaust, so Story-Flashbacks triggern, dass du dann kurze Segmente aus dem Geschehen, wie dieses, was auf diesem Schiff alles passiert ist, zurück abspielen kannst. Und du musst wohl rausfinden, was passiert ist, und mehr habe ich jetzt auch noch nicht geguckt. Ich habe leider versäumt, das hätte ich machen sollen, zu gucken, wann das rauskommen soll. Ah, das war noch ein bisschen hin. Das war jetzt nicht so immanent. Das weiß ich, aber so bei mir lädt die Seite auch gerade nicht, weil irgendwie haben wir jetzt mehr Ausschlag hier in der Stelle, wo wir aufnehmen, aber anscheinend weniger Bandbreite, durch die es durchgeht. Also es gibt einen Demo-Bild, den kann man sich runterladen und anschauen. Ich hoffe, der hat sich seitdem, als ich geguckt habe, 2014, schon entwickelt. Ich bin sehr gespannt, weil Lucas Pope, Papers, Please, der ist ja a man to watch. Der ist sehr, sehr, ich bin sehr gespannt, was das wird. Cool. Noch mehr Games-News, Games-Entwicklung-News, diesmal traurige Games-News. Das Studio Telltale Games, bekannt durch zig Story-Games wie The Wolf Among Us, die Walking Dead-Serie, Tales from the Borderlands, Game of Thrones-Serie, Game of Thrones, richtig. Angefangen auch natürlich mit den sich bekannt zu werden mit den Sam & Max Remakes und dann Tale of Monkey Island und vieles mehr. Ja, und die machen zu. Also die haben am Wochenende auf Twitter eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie 250 Leute entlassen. 25 Leute sind noch da, um Remaining Obligations zu fulfillen, was auch immer das heißen mag. Also wahrscheinlich haben sie einfach noch irgendwie einen Vertrag, der mit einer zu hohen Vertragsstrafe belegt ist oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, es war schon ziemlich schockierend, weil Telltale war irgendwie so, hat super solide gewirkt. Das sah so, die hatten ihre Marke, die hatten ihre Story-Driven Games, 3D-Movie-artige, filmartige Sequenzen mit schweren Entscheidungen und sehr emotional alles. Und es hat irgendwie gewirkt, als ob das total läuft. Aber anscheinend ja nicht. Ja, irgendwas ist da managementmäßig komplett in die Bredouille geraten. Wie du schon sagst, sie hatten eigentlich einen Haufen Franchises am Start, die wirklich auch sich, also die populär waren sogar, die irgendwie haben sie sich vermanagt an der Stelle, und es ist halt ein sehr unschöner Exit jetzt auch, also wirklich so eine sehr, also die Stories, die man so lesen konnte, waren schon eher so, ach ja, Leute werden nach draußen geführt und ganz bescheuert. Und dann das andere, was es mir irgendwie in die Timeline gespielt hat, war irgendein Gamer Gate-artiger Rant gegen Frauen in der Spieleentwicklung, mhm. weil das ist das, was passiert, wenn man so viel Diversity Hires macht. Irgendjemand hat da auch den Schuss nicht gehört und mhm. meint jetzt, ja, das ist unsere Domäne. Da, die Schwachsinnigen. Unglaublich. Ja. Und schade. Ja, also ja. ich habe mich immer technologisch über Telltale geärgert, wenn ich ehrlich bin. Seit den letzten paar Releases war es dann egal, aber so Sam & Max auf dem Original iPad gab es ja auch zum Beispiel. Und das hatte ungefähr 3 Frames pro Sekunde. Und auf dem Mac war das auch immer so ein, obwohl es relativ low poly und nicht so war, hat nicht so performt. So ähnlich geht es mir jetzt gerade, wenn ich mit Unity was selber mache, ohne dass ich weiß, was ich tue. Also es ist erstaunlich schnell, wie man keinerlei Performance mehr hat bei so 3D-Spielen. Insofern, ja, steckt schon mehr dahinter, wenn man es ordentlich macht, aber technisch geht es natürlich. Das war so meine einzige Querele mit denen eigentlich, aber so A war das dann irrelevanter in den neueren Varianten, in den neueren Games, weil die Hardware schneller war und sie haben auch den Stil geändert, der halt auch trotzdem schick aussah. Also es war ja nicht mehr so Zeug. Also eigentlich waren die für mich auf einem schönen Weg. Ich muss jetzt vielleicht auch Game of Thrones nochmal durchspielen, weil ich habe da irgendwie so nach der 3. Staffel aufgehört und eigentlich ist es eine schöne Side-Story so von der Familie Forrester bei Game of Thrones. Bei PlayStation sind auch ein paar von denen auf der PlayStation Now-Seite mit dabei. Also PlayStation Now ist nicht nur PS3-Games, sondern auch ein paar PS4-Games interessanterweise. Sorry. Ja, schade. Ja, ich habe noch einen Artikel gefunden von vor ungefähr 9 Monaten, der so ein bisschen über die internen Abläufe von Telltale geredet hat. Und da scheint es halt vor allem Probleme zu geben, dass Management sich zu sehr in die Stories eingemischt hat und dass dann Leute, die Shows gemacht haben, irgendwie auf kurz oder knapp auf den letzten Drücker noch irgendwie grobe Änderungen am Skript machen mussten, was halt dann bedeutet, dass alles irgendwie neu animiert und neu gemacht werden musste und dass die irgendwie Dauercrunch machen mussten oder gemacht haben. Sie sind auch brutal schnell gewachsen, was natürlich auch immer Schwierigkeiten gibt. Ich habe auch gelesen, dass irgendwie so Dokumentation oder irgendwie Organisation war halt wie so eine 20-Personen-Klitsche. Und das geht halt bei einer 300-Personen-Klitsche nicht schief. Also das geht halt schief ohne Ende. Was ich mich frage ist, und ich hoffe, da kommt noch irgendwie ein bisschen was an Artikeln oder Blogposts nach, was ist da schiefgegangen? Weil das, wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, es gibt kein Businessmodell dafür. Und das wäre super traurig, wenn man von sowas nicht leben kann. Weil das, also die Dinge, ich habe nur The Wolf Among Us gespielt und mir irgendwie vorgenommen, wenn ich mal Zeit habe, am Stück so ein bisschen noch was anderes zu zocken von denen. Aber solche Spiele, wenn man damit kein Geld verdienen kann, das wäre schon sehr, sehr traurig. Ja, ich hoffe nicht, dass es so. Aber es ist natürlich nicht leicht, weil es ist schon so ein, also jenseits der, ich meine, die Franchise, die müssten eigentlich funktionieren, weil es waren sehr gute Franchise-Spiele. Das waren so wahnsinnige IP, also für Game of Thrones, Walking Dead. Ich habe gehört, The Walking Dead ist das, was im Plus war, und die anderen ist natürlich nur ein Tweet von irgendwem, aber er hat gemeint, nur The Walking Dead hat wirklich Geld gemacht. Okay. Und das wäre schon krass. Ja. Ja, ja. Tja, zu mehr unerfreulichen Themen. beziehungsweise, also ich habe hier einen, mir hat es einen einen Artikel in die Timeline gespült, der durchaus resoniert mit mir. Und zwar ist es ein Rant über die Technik an sich, über den aktuellen Zustand unserer Profession, der am Anfang so ein bisschen schrägen Vergleich macht, so von wegen, ja, wenn man irgendwie bei Autos, die werden alle effizienter und besser, und wenn man Gebäude baut, hat man auch nur so das Minimum an Materialien und so, und da werden die ganzen Produktionsmittel geschickter, und bei uns in der Branche wird halt im Endeffekt, ach, Zeug wird eh schneller, also schmeißen wir einfach mehr Müll zusammen. So, das ist so kurz gesagt. Und unsere Profession hat das Hat es ein bisschen? Also so, es gibt so diesen einen Drang zur Developer Productivity, so, was ich gut finde. Also der in großen Teilen, so Coco auf Mac war da sehr positiv in dem Sinne von wegen eine kleine Personenmenge kann sehr viel reißen. Aber das ist ein sehr interessantes und tolles Framework. Dann Ruby on Rails ist schon ein Mittelding. Also Ruby on Rails ist auch was es relativ einfach macht, Dinge zu bauen, die aber dann nicht so toll performen und dann halt möglichst mehr auf mehr Server. Also Load Balancing ist später so, ja, entwickeln ist erst. Mhm. Jetzt gerade mit Mastodon merkt man ein bisschen so, okay, ja, wenn man so skalierende Dinge braucht für wirklich viele Leute, ist es mit Rails immer noch schwierig und vielleicht nicht die beste Idee. Aber so, das ist immer noch ein Trade-off, den ich so halbwegs okay finde, weil eine gute Entwicklungsumgebung muss ja nicht gleichzeitig ein schlecht performendes Ding sein. Ja, bei Ruby on Rails ist es ein bisschen so, weil die Art und Weise, wie es baut, ist halt, war halt von vornherein nicht auf Performance ausgelegt. Aber so das Konzept selber macht es nicht. Andere Geschichten halt so diese, also die Vergleiche, die er so bringt in dem Artikel, sind schon auch ein bisschen, die hinken ein bisschen, weil klar ist, ist jetzt Windows kleiner als iOS, so ein altes Windows, so, und konnte trotzdem relativ viel. So der Bang for the Buck Faktor ist natürlich ein anderer jetzt, so. Und es werden komplexere Systeme an sich, das ist echt schwer. Es wird schwieriger auch, ja, wenn du ein abgegrenztes kleines, bei IoT merkt man es jetzt wieder, da wird es schön klein und dann muss man auch wieder auf Performance achten und dann nimmt man nur das Nötigste dazu, aber sobald du jetzt sowas hast wie mein Rechner, der jetzt nicht schlafen wollte und ich hatte so keine Chance, es irgendwie rauszufinden, weil da so viele verschiedene Demons laufen, die irgendwas machen und ja, die Systematiken, die dahinter hängen, also das dann noch in Zaum zu halten, ist halt auch schwierig und Apple macht eigentlich einen relativ guten Job, das noch hinzukriegen. Also ich, das ist mein Garante, was da angeht, ist jetzt nicht unbedingt die machen einen schlechten Job, sondern es liegt in der Natur der Dinge. Es gibt ja jetzt einfach viel mehr. Es gibt der PowerNap, DarkWake und tolle Funktionen und das spielt alles irgendwie zusammen und das muss man alles im Griff halten. Das ist auch schwierig. Gleichzeitig gibt es aber auch, und jetzt kommt so der Übergang, ich habe in den letzten paar Wochen mir mal ein bisschen weiter meine Technologie-Safari so gegeben, weil so ein Teil von dem, dass ich jetzt Job wechsel beziehungsweise Job los bin erstmal, hat auch damit zu tun, dass ich mich wieder ein bisschen umgucken will. Und was ich mir angeguckt habe, was eigentlich ganz schön geworden ist, ist eine Vue.js-App, der Podlove Webplayer, den habe ich mir ein bisschen angeguckt, weil es eigentlich eine sehr schön modern gemachte Web-App ist, so. Und dann wollte ich mich ein bisschen in Vue.js und das ganze Ökosystem so ein, was ist denn ein heutigen Webstandard so am Start? Und dann habe ich da ein bisschen eingearbeitet und es ist so ein, was schön ist, es ist so in diesem React Flux Redux Stil gemacht. Das heißt, du hast so einen kompletten State, den du veränderst mit Aktionen und dann kommt ein neuer State raus und der neue State übersetzt sich direkt in UI. So, ist wirklich so. Also wenn die Zeit voranschreitet, gibt es so ein Zeitinkrement-Aktion, die kommt, dann alle Leute, die interessiert sind und ihren State entsprechend verändern ihren State und alles, was dann neu gerendert werden muss, deswegen wird neu gerendert. Und es hat ein sehr schönes das führt zu sehr schönen, klaren State Machines, wo du halt alles kennst, ja. Das ist so im Gegensatz zu, wenn du jetzt eine App programmierst, jetzt will ich, dass die Interaktion macht, dann programmiere ich das da rein und dann binde ich irgendwie das Feld mit dem und ich weiß nicht so genau, wie die Daten fließen und wenn morgen der nächste was reinprogrammiert, dann fällt es halt um, weil, ach ja, man hätte ja noch gleichzeitig dem UI-Element Bescheid geben müssen, dass es auch weiß, was jetzt der neue State ist und so weiter. Mhm. Also das ist da drin ganz schön gelöst. Den Teil mochte ich. Dann ist es aber so, dass es jetzt wirklich, es ist der Wahnsinn, was also an Technologie für dieses Projekt verwendet wird, eigentlich, wenn man es hier mal ein bisschen so eins zurücksetzt. Also Vue.js selber ist schon mal ganz interessant, weil das ist JavaScript hauptsächlich, aber es ist ein kompiliertes JavaScript runter auf Browser-JavaScript. So, man kann in Vue.js ECMAScript 6 verwenden, was es in die Browsers noch nicht können. Und was dann passiert ist, das wird übersetzt in älteres JavaScript. Das heißt, da gibt es schon mal so ein Kompilier- Schritt. Mhm. Das ist schon mal ganz spannend und ja, okay, ist ein neues JavaScript, kann mehr, kann ein bisschen von den Sprachfeatures, ist eigentlich schick und ist nicht gleichzeitig sowas wie CoffeeScript und ein anderer Wrapper drumherum, sondern ist einfach so die nächste Stufe von JavaScript. Man kann es jetzt schon verwenden, obwohl man auf älteren Browsern deployt. Ist ja eigentlich ganz nett. Dann hängt da drin auch Node komplett. Ja? Und wer es nicht weiß, Node.js ist so die Server-Variante, die in JavaScript läuft. Ja, also nicht JavaScript im Browser, sondern JavaScript für auf Backend. Server. Was eine sehr absurde und meines Erachtens bescheuerte Idee ist, aber okay, meinetwegen. In dem Fall wird es aber nicht fürs Backend verwendet, sondern die ganzen Node.js-Komponenten, die damit rein, also ein bisschen schon, weil die ganze Infrastruktur, die praktisch die App dann baut, des JavaScripts dann im Browser läuft, ist dann auch wieder in Node geschrieben. Das ist faktisch so. Die Idee ist ein bisschen, was ganz schick ist, du bleibst halt in dieser einen Sprachdomäne eigentlich und musst ja nur mit einer Sprache dich auseinandersetzen. Mhm. Das Problem ist, wir haben alle lauter als gelacht, ich weiß nicht, ob ihr im Podcast auch oder ob es noch war, als ich noch dabei war, wie komplett Node.js-Infrastruktur und das halbe Internet umgefallen ist, weil eine Library verschwunden ist, die irgendwie eine Fließkommazahl ausgegeben hat in einem String oder so, die Größenordnung. Ja? Wirklich so ein Node.js NPM-Package, das original halt so eine minimale Funktion gemacht hat, die aber alle included haben in irgendeiner Form. Der Dependency Tree von Node ist unglaublich. Und es gibt auch dann 1000 Varianten von allem. Also Leute mögen funktionale Programmierung. Also gibt es irgendwie die funktionale Programmierpackage von A, B, C und D. Es gibt kaum Koordination. Ich meine, die ganze Webwelt bewegt sich eh in der Geschwindigkeit, dass ich damals schon nicht mitkam eigentlich. Und das ist jetzt nur noch größer geworden. Aber es ist halt alles irgendwie als Package dann vorhanden und keiner denkt über die Konsequenzen nach, weil keiner wirklich diesen Dependency Tree auflöst, damit der so ein bisschen in einer sinnvollen Größenordnung ist, weil halt das Package, das man da braucht, hat halt jetzt diese Art von Printf benutzt und das ist wichtiger und dieses Package hat auch noch den Geschmack gehabt und wir brauchen ja alles, ist ja auch schnell, kann man schnell dazu machen. Deshalb ist so für meine Begriffe Packet Manager, wenn man die nicht mit Bedacht benutzt, um die Dependencies auch wirklich immer klein zu halten, dann kann da schon ziemlich viel losgehen. Also lange Story, kurzer Sinn. Nachdem ich mich da ein bisschen eingearbeitet habe und eigentlich ganz schön ist, und ich habe auch ein bisschen Patches submitted, ein bisschen Open Source gemacht, freut mich. Also es gibt jetzt irgendwie Links für die Chapter Marks, so, die gab es vorher nicht, auch für unseren eigenen Zweck. Also ich hoffe, dass Martin es dann auch auf unsere Webseite packt, weil der Player ist schon auch echt schick. Kann man dann auch so anspringen in verschiedene Positionen. Für den Podcast-Player von Tim. Genau. Ah, okay. Ich dachte, für das Insomnia. Nee, das kommt noch, Insomnia kommt noch viel lustiger. Ach so. Wir sind noch im Technik-Rant. Wir sind noch im Technik-Rant. Ah, sorry, ich bin auf der Agenda schon eins weitergesprungen gewesen. Und dann, nachdem ich mich da, ich habe ein bisschen contributed und habe ein bisschen Vue.js verstanden und an sich ist es ganz schick, ja. Mhm. Also würde ich sogar so vom Konzept her unterstreichen, weil man kann Zeug in Komponenten bauen und schön modern programmieren, so, ist geschenkt. Ist halt auch so eine Geschichte wie, das läuft halt im Browser, so als gebootstrappte die Geschichte, die in einem Diff-Element im Browser läuft und von JavaScript geladen wird, was halt auch so ein bisschen das Web kaputt macht, weil du machst eine Seite auf und so eine Web-Suchmaschine kann, oder eine Suchmaschine oder was kann da nichts indizieren. Das musst du dann wieder alles anders machen, weil du bist halt eine Live-App. Ja, was aber für so einen Player ist es fein. Naja, dann habe ich in diese Dependencies, in die NPM-Dependencies wohlgemerkt, von diesem Player geguckt. Wo alle Dependencies drin sind, also von allen Infrastruktur, die verwendet, von allen Dokumentationssystemen, den Test, also wirklich, es ist auch viel, was da abgebildet wird, ja, da ist auch ein Packet Manager selber nochmal drin, Webpack, der alles dann runterkompiliert und auch einen Debug-Modus hat, wo dann alles Mögliche funktioniert, im Browser, ein bisschen Debug auch an der Seite, also es ist wirklich viel, was da von Funktionalität drin ist. Nichtsdestotrotz, was da drin waren nicht Files, sondern Verzeichnisse, also wirklich einzelne Teile von Packages, 1400. 1400 verschiedene Verzeichnisse. Ja? Mhm. Und jetzt kommen wir dann so Ein zweiter. So, dieser Stil zu programmieren ist natürlich, der ist ein bisschen hart, weil er ist auch sehr praktisch, weil du hast halt von null auf gleich Funktionalität ohne Ende. Und da kommen wir jetzt zu dieser Insomnia-Geschichte, weil Insomnia ist eine App. Und ja, aber wegen dem Technik-Rant noch. Der Punkt von dem Artikel ist, es ist alles bloated, es ist alles langsam, weil wir zu viel Reuse machen, weil wir ohne zu denken Technologie auf Libraries, auf Dinge werfen? Oder was ist denn so was ist denn der Punkt von dem Artikel? Okay, von dem Artikel sind mehrere Punkte. Das eine ist, weil die Leute nicht mehr wissen, was sie tun. So, weil du installierst halt Packages und zusammen und dann machst du halt deinen kleinen Teil davon und was der Rest von dieser App macht und so weiter. Aber dann hast du halt einen To-Do-List-Manager, der eben wie Insomnia auch mit Electron gemacht ist und dann hast du da drin eine komplette Chrome-Instanz natürlich, also auch Slack als App hat einen kompletten Chrome da drin. Da fängt schon mal an. Ja? Und wie wir alle wissen, so ein Browser ist ja schon fast ein Betriebssystem an sich. Insofern ist es ja nur so, dass für Cross-Plattform-Entwicklung vielleicht auch ganz interessant, weil du hast halt alles self-contained. Mhm. Und dann obendrauf hast du noch eben alle anderen Packages, wo Gott weiß, was diese Dinger machen. Ja? Aber sie brauchen vor allem den Performance und so diese Startup-Zeit und ist halt eigentlich total unnütz. Also, und auch der Ruhepuls. Also wenn ich jetzt hier angucke, was Slack hier auf meiner Maschine an Tasks und Speicher verbraucht, ja, und auch dieses Binary immer runterlädt, da ist ja auch nichts unter 50, 60, 70, 80 Megabyte, auch wenn nichts drin ist im Verhältnis. Und vor allem ist es auch alles redundant. Also wenn du was Plattformspezifischeres machst, dann kannst du ja wenigstens so die Libraries vom System benutzen. Also es ist überhaupt nicht ressourcenschonend. So. Und das ist so ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, wie Moore's Law durch die Gegend fliegt. So. Also es wird ja alles im Endeffekt. Moore's Law ist ja vorbei. Ja, wenn du es in Rechenzeit pro Power siehst, nicht so ganz, aber es geht halt in eine andere Richtung. Also Moore's Law ist vorbei, weil es wird paralleler und die Dinger werden halt effizienter und kleiner. So. Aber so die reine Geschwindigkeits-Moore's Law ist vorbei, was natürlich schon so, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass eine Single-Threaded-App, die heute geschrieben wird, im nächsten Jahr doppelt so schnell läuft. So. Eher andersrum. Außer auf iOS im Moment gerade. Das ist ganz interessant, weil also so die iPads und iPhones haben ja auch nochmal 50% Geschwindigkeitssteigerung gemacht in den Benchmarks. Ist auch schon. Ja, da geht's krass. Wieder vorwärts. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Also ich verstehe schon dieses auf einer gewissen Ebene verstehe ich das schon, dass es irgendwie unschön ist, wenn Programme riesig aufgebloated sind und wahnsinnig viele Ressourcen verwenden. Aber auf der anderen Seite, du musst ja irgendwo eine Abstraktion hernehmen, du musst ja irgendwie Reuse machen können und nicht, wenn du dir selbst deinen Webbrowser schreibst und alles weglässt, was Slack nicht braucht, dann kannst du das wesentlich kleiner hinkriegen, aber dann müsstest du erstmal so. Du kannst nicht alles selbst schreiben. Also du willst das Rad ja nicht neu erfinden. Das heißt, ganz viel Reuse ist total gerechtfertigt. Und da ist so meine Überlegung immer, wo fängst du an? Ich meine, ich mache gerade ein Unity-Spiel. Wenn ich Unity nicht hätte, dann wäre ich da noch, dann könnte man da wahrscheinlich noch nichts sehen, weil du müsstest alles mit irgendwie UI-Kit oder sonst wie zusammenklöppeln. Und ja, Unity ist ein höllischer Resource-Hog und es ist ein totaler Albtraum, was es an File-Size und an Performance und Batteriefressen bewirkt. Ich weiß auch nicht. Ja, also ich find's einen ganz schwierigen Trade-off so an sich. Also ich find's auch, wie geil das alles so zu verfügbar ist. Mhm. Also gerade fürs mal schnell Prototypen und Hacken ist es großartig. Ich meine, es würde auch nicht so viel dazugehören, ja. Also wenn man es ein bisschen, also wenn man ein bisschen mehr stolz auf seine Profession hätte, sagen wir es mal so, dann würde man halt den Teil auch, also der Teil, der jetzt nicht Ruhm und Ehre bringt, nämlich neue Features und mehr Zeug, sondern das Ding klein halten, aufräumen, wegscheißen, dann würde man den halt auch mit als Arbeit sehen. Und in dem Fall, ich meine, bei der Webplayer-Geschichte ist es ganz interessant, was da passiert ist im Nachhinein. Da ist wirklich so, diese Webpack-Geschichte macht halt so ein bisschen Dependency-Analyse und hackt dieses JavaScript in das kleinste Minify.js, das notwendig ist, dann zusammen. Da passiert schon sowas auch. Also es gibt schon auch. Aber gerade die Electrons-App zum Beispiel nicht. Es ist eine Geschichte, der also für alle, die es nicht wissen, Electron ist so ein Cross-Plattform App-Framework, das im Wesentlichen eben ein Browser ist plus Reacty und alles mögliche Zeug. Aber es ist im Endeffekt ein Browser und du machst alles mehr oder weniger mit JavaScript und Browser-Technologien für deine native App, und sowas wie Slack ist in Electron gemacht. Ganz absurderweise Entwicklungstools inzwischen auch, also Atom und vor allem Visual Studio Code, ja, ist eine Electron-App. Was auch so eine mehrschneidige Geschichte ist, weil einerseits hast du halt ein Ding, das immer so ein bisschen Ruhepuls hat und performancemäßig echt deine Maschine nicht gerade im Vordergrund hält. Gleichzeitig hast du für all deine Entwicklungsgeschichten halt relativ schnell alle möglichen Arten von Tools, weil es halt wirklich easy ist, da Debug-Inspektoren und so weiter zu machen, so diese ganze Redux-Geschichte und so. Da ist einfach wahnsinnig viel Möglichkeit und Hooks drin, was zu machen, und die Leute können irgendwie JavaScript, also passiert es auch. Also es ist auch so, also auch die Rust-Programmierumgebung der Wahl ist im Wesentlichen Atom plus dann Plugins, oder auch, wie ich später dazu komme, der Elixir-Kram ist dann auch, ich nutze ja auch das Tool, also ich nutze Visual Studio Code inzwischen, weil es halt eine IDE ist, eine sehr flexible IDE. Gleichzeitig macht es mir Bauchschmerzen. Das ist irgendwie so, ich arbeite am Weltuntergang mit. Dass es nicht noch Bitcoins rechnet hinten dran. Und eben, was bei diesen Electron-Apps halt auch so der Fall ist, ein Beispiel aus dem Artikel ist, dass halt da halt ein Userland-Treiber für Xbox 360-Controller mit drin ist. So. Also die Menge an Dingen, die deine App sicher nicht brauchen wird, die da trotzdem drin ist und keiner weiß es genau und macht keiner Strips raus und es ist gar nicht so gebaut, dass man es halt runterbricht auf wenigstens die kleineren Geschichten. Das ist halt so das Problem. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass ich mich jetzt damit beschäftigt habe, weil ich auch mal gucken wollte, vielleicht, weil es Cross-Plattform ist, will man vielleicht mal ab und zu Electron verwenden und Electron-App bauen. Da habe ich mal geguckt, was es alles so für Apps gibt. Und eine dieser Apps ist Insomnia, die mir gefällt. Und Insomnia ist deswegen interessant, weil ich mir ein bisschen mich in Mastodon reingegraben habe. Was Insomnia macht, ist im Endeffekt ein REST-API-Client sein, so ein Debugger-Client und Debugger. Da kannst du, wenn du irgendwo eine REST-API hast im Netz, die öffentlich ist, oder auch mit Tokens, kannst du dir halt in dem Tool einfach die URL rausholen und dann ein bisschen was angucken. Zum Beispiel habe ich da mal angeguckt, okay, wie läuft das mit Mastodon? Wo ist die Public Timeline? Wie page die da durch? Dann kannst du so Anfragen stellen, kannst du deine GET-Parameter damit reinschreiben, kriegst eine relativ schöne Übersicht auf der rechten Seite von dem JSON, das zurückkommt. Da habe ich gelernt, es gibt auch JSON-Parse, also ähnlich so in Anlehnung an XPath, wo du dann in so einer JSON-Statusstruktur mit einem Query-String mehr oder weniger die das reduzieren kannst. Und dann kannst du zum Beispiel sowas machen wie alle User-Handles und Links auf die Users von so einer Timeline gerade dir anzeigen lassen, von so einem Mastodon-Stream und sowas. Als Entwicklungstool nett, aber auch hat auch einen Ruhepuls als App. Also da habe ich wieder gemerkt, okay, jetzt habe ich so eine App, die ich dann wirklich auch beenden will, wenn ich sie nicht benutze. So, und das ist jetzt die dritte oder vierte App, die so ist. Also Unity unbedingt muss beenden. Visual Studio Code muss sich beenden auch, wenn ich es nicht benutze. Atom natürlich auch. Diese App muss sich beenden. Und Xcode nicht. So, ja. Mhm. Also Xcode macht auch Zeug im Hintergrund ab und zu. Aber so, wenn es mal durch ist, ist durch. So, Xcode lässt dann einfach mal so, tut dann nichts. Und das ist schon so, das ist eine andere Philosophie, eine andere Ecke und auch wichtig. So. Und eigentlich sogar wichtiger, so sollten die Dinge sein. Aber es ist gleichzeitig so, das sind wie die Free-to-Play-Games. Ab und zu machen sie halt Spaß. Ja, so. Das war jetzt die Ecke. Und um meinen programmiermäßiges Gewissen ein bisschen zu beruhigen, habe ich mir dann, bin ich dann umgeschwenkt und habe gemerkt, oh, es war ja ElixirConf. Und habe ein bisschen mehr Elixir reingezogen. Mhm. Für die Leute, die es nicht wissen, Elixir ist, was ist das? Im Endeffekt Erlang in anderen Kleidern. Wer Erlang nicht kennt, Erlang ist eine sehr alte, abgehangene Technologie, die für Server verwendet wird. Wir hatten den Carcassonne-Server in Erlang geschrieben und das war einfach rock solid, obwohl ich, das war mein zweites Erlang-Projekt, also es ist so echt Respekt, so diese Erfahrung hatte ich noch nie und ich hatte vorher so PHP, Ruby on Rails und schieß mich tot, alles Mögliche schon benutzt. Mhm. Und das ist einfach eine ganz andere Welt, weil es ist einfach solide von vornherein gemacht, von Sony Ericsson mal für Telekommunikation gemacht, damit man praktisch viel Nachrichten hin und her schickt. Erlang treibt so die großen Backends von den wichtigen Geschichten, so WhatsApp zum Beispiel, Backend ist einfach eine runde Erlang-Kisten. Viele die Welt zerstörende Ad Serving Frameworks gibt es dann natürlich auch. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Du willst was Cooles mit Server machen, das laufen soll und sowohl schnell programmiert als auch geil in Production, nimm Erlang oder Elixir. Hm. So. Also lohnt sich auf alle Fälle. Und selbst wenn du es nicht machen kannst, schau es dir mal an, weil die haben ein paar Konzepte drin, die sind einfach. Die machen die Augen auf für eine andere Art der Programmierung teilweise. Ja, also das ist brutal. Das ist so anders. Also Erlang ist wirklich ganz anders. Ja. Und Elixir ist halt, wie gesagt, ein moderneres Kleid dafür. Das heißt, die Syntax ist nicht ganz so altbacken. Läuft aber komplett auf der Beam. Also im Endeffekt läuft es auf der Erlang Engine. Das ist eine virtualisierte Maschine. Also um vielleicht kurz diesen Bogen zu schließen. Erlang ist eine funktionale Sprache an sich. Die läuft interpretiert ist ein bisschen über, ja, im Wesentlichen interpretiert auf einer virtuellen Maschine. Und über die funktionale Seite bekommen sie halt die Situation hin, dass sie einschätzen können, wie viel Arbeit jetzt gemacht wird. So, das heißt, sie können sehr feingranularen Scheduler machen ohne Probleme, wo wirklich keiner den anderen starft. Also wo kein Prozess eigentlich so lang oder schnell so lang läuft, damit ein anderer nicht mehr zum Zuge kommt. Das hat dann zur Folge, dass so von der Konzeption her in Erlang ein Prozess so gut wie nichts kostet auch. Ist wirklich so. Man macht einfach alles mal mit Prozessen. Also man denkt parallel so. Wie wäre es denn? So das Actor-Modell ist damit drin. Das heißt, mal lauter kleine Entitäten, die halt einen Job machen und, oder ein bisschen Stage verwalten und sowas. Und dann, die werden durch einen Supervision Tree, dann gemanagt, der dann auch grandios stabil ist, weil wenn irgendwas in dem Supervision Tree dann stirbt, wird es einfach neu gestartet und man kriegt eine Fehlermeldung, die, weil es funktional ist, in dem Fall auch meistens alles beinhaltet, was zur Reproduktion von dem Bug dann relevant ist und dann kriegt man das auch gefixt. Also wenn man da nur ein bisschen drauf guckt und Dinge fallen einem weg, dann hat man relativ schnell eine Lösung auch, weil man hat einfach alle Daten. Es ist nicht so wie in anderen Welten, wo du halt wirklich so, okay, das ist eine ganz komische Timing-Geschichte gewesen, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, ist da kaputt. Ja, und gerade so. Und das ist Erlang. Es ist dabei auch effizient, es ist nicht gut fürs Number-Crunching so an sich, das ist so ein nicht so toller Fall, aber wahnsinnig gut für Message-Parsing und alles, was Kommunikation angeht und also Webserver und das ganze Backend für diese Technologien ist super. Und Elixir kam 2014 so ins Spiel in der 1.0, hat das Ganze in eine schönere Sprachwelt gepackt auch noch, das heißt, du hast weniger Boilerplate für die verschiedenen Sachen, die du machen musst. Und du hast auch nicht mehr so diese eher kryptische Erlang-Sichtweise mit den Tupeln und wie du dann einzelne Felder bearbeitest, sondern es ist halt ein bisschen eingängiger, aber auf eine gute Art und Weise, die wirklich noch, also du weißt noch klar, was da unten steckt. Das ist wirklich nicht so weit weg von dem, was auf Erlang dann passiert, dass es vor dir sich so wegabstrahiert, dass du doofe Dinge machst, aber es ist halt alles viel praktischer. Also so sehr schön, sehr schön. Habe ich ein bisschen mir angeguckt und dann habe ich mir eben hier Sessions geguckt auf der ElixirConf und habe mir sehr gefreut, weil es ist irgendwie, Phoenix ist im Endeffekt, also ein Aushängeschild von Elixir ist Phoenix. Phoenix ist im Wesentlichen Ruby on Rails done right. Also dasselbe Konzept, aber auf diese Erlang-Welt übertragen. Das heißt, man ist sehr effizient in der Programmiergeschwindigkeit. aber auch im Deployment so, dadurch, dass das so eine schicke Geschichte ist. Und auf der ElixirConf war der zweite Keynote zum Beispiel von dem, der Phoenix gemacht hat. Und der hat recht schön so diesen ganzen, also eine sehr eindrucksvolle Geschichte präsentiert, nämlich Live-Views. Und ich will jetzt da gar nicht so sehr ins Detail gehen. Also die Leute, die es interessieren, können es sich angucken. Aber was mal, was hier so ein Rails oder Webserver von so einer Web-App eigentlich immer macht, ist, er hat ein Template und ein Template wird gerendert, so ein Block-Engine, ja, also so im Endeffekt hast du ein Template, wo du ein bisschen eine Seitleiste hast und so weiter und dann kommt danach so ein statisches HTML raus und auf dem statischen HTML sind dann teilweise wieder JavaScript-Sachen, die dann so im Browser laufen und Teile laufen auf dem Server. Und so diese ganze State-Geschichte, und eine Sache, an der jetzt gearbeitet hat, was mich sehr beeindruckt hat, ist, okay, wir können aber auch Teile von diesem HTML auf deinem Browser so on the fly austauschen und es trotzdem den State im Server halten. Mhm. Das heißt, was so Sachen wie Vue.js und die ganzen jetzt client-basierten Apps machen, ist, sie haben wahnsinnig viel State in deinem Client und kommunizieren über einen kleinen Kanal nach Hause, wenn sie was brauchen. Könnte aber out of sync sein, muss nicht immer Bescheid wissen, weil in deinem Browser wahnsinnig viel läuft. Mhm. Und für viele Dinge ist es eigentlich spannender, wenn du es auf dem Server den State schon hast, weil dann A, bist du halt auch absturzsicher an der Stelle, weil dann kommt es halt wieder hoch, wenn sich der User wieder einloggt. Das ist ansonsten, wenn es lokal ist, weniger so der Fall. Mhm. Und an sich gibt es halt viele Dinge, die man hat den ganzen Rattenschwarz von JavaScript und alles, was ich hier vorher erzählt habe, braucht man, um im Endeffekt so eine Frontend-Software zu machen. Um ein bisschen eine Form zu validieren, schon hat man auch wieder das halbe Internet so auf seiner Seite geladen. Und sowas, also das ist halt so ein Beispiel in dem Talk, macht man vielleicht lieber, dass es einfach direkt zum Server geht. Ja? Geht halt jeder einzelne Keypress zum Server direkt und der Server macht die Antwort und macht trotzdem die Experience. Und das hat er halt sehr eindrucksvoll gezeigt, dass das für die kleinen Fälle sehr schick geht und die Art und Weise, wie das Templating auf so einem Webserver läuft, hat eh schon genau dieselben Eigenschaften. Ja? Du hast deine Daten und dann schickst du es raus. So, du machst schon, wenn du die App schreibst, in dieser einen Welt genau dieselben Dinge, nur du konntest nicht live updaten einzelne Segmente, sondern nur die ganze Seite jeweils. Mhm. Und da hat er es eben schön gemacht und da ist so für mich genauso diese Geschichte, okay, technologisch ist es sehr schön, ein Nachteil, es geht wahnsinnig viel über den Draht und Latenz hast du auch nochmal, was erstaunlicherweise nicht viel ausgemacht hat bei den Demos und bei dem, was er da gemacht hat. Mhm. Aber es ist trotzdem natürlich, es ist eher so ein Trade-off, okay, will ich viel im Browser laufen lassen haben oder viel auf dem Server laufen lassen. Aber die Möglichkeit, dass ich es am Server laufen lassen kann, ist schick. Dann Elixir ist halt so viel aufgeräumter und kleiner und diese ganze Welt, weil es aufbaut auf dieser ganzen Erlang-OTP-Geschichte, die gut funktioniert, abgehangen ist und da baut man nur das bisschen dazu, das man noch braucht und man hält es klein und das ist für mich so der Kontrast, das war so das Antidot zu der anderen Geschichte. Ja. Deswegen habe ich das hier mit reingeschrieben. Mhm. Sehr programmierlastig heute. Ja, zu Recht. Ja, Elixir. Ist wahrscheinlich ein bisschen nischig, weil hauptsächlich für Leute interessant, die sich Backends schreiben, aber lustig. Das ist interessant, dass auch an der Ecke noch was vorwärts geht, weil so Backend-Entwicklungsgeschwindigkeit und Fortschritt, was da so angeht, ist ja auch eine andere Pace als Frontend-Gedöns, ja. Wo irgendwie jedes halbe Jahr eine neue Programmiersprache entsteht. Und wie gesagt, Elixir ist halt echt eine richtige Entwicklung, ich bin ja viel am Ranten so an Zeug, wo ich denke, es ist irgendwie schief und hat keinen Anwendungsfall oder ist, also siehe meinen Swift-Gesocks, das ist, also bei Elixir ist so, da ist meine Begeisterung und das Herzblut sofort dabei. Das ist schick, ja, von oben bis unten. So, für den Anwendungsfall ist gedacht, ist vorgemerkt. Also es gibt dann auch Dinge, man muss jetzt auch nicht, eine Sache auf dieser Keynote war auch noch kurzzeitig, hat er noch gemeint. Jetzt, okay, wir haben an einem Typsystem gearbeitet, weil Erlang ist lose getypt. So. Und ich dachte schon, oh scheiße, das war ein Schritt in die falsche Richtung. Und wir haben aufgehört, an einem Typsystem zu arbeiten, war dann der zweite Bullet Point, nachdem beim ersten schon die Leute geklatscht haben. Und es war ein sehr ehrlicher Umgang damit, was es denn bringt, was es denn für Probleme hat. Und ja, sie haben es nicht gemacht, weil das macht einfach keinen Sinn da. Es ist sehr gut. Ja. Holy cannoli. So. Und ja. Damit? Schon zum Konsum, denke ich mir mal. Also wir könnten auch ein bisschen skippen, weiß ich nicht, wie lange wir schon sind. Und du hast ja noch deine Reality-Show, bei der ich ja irgendwie die letzte Folge dann noch gar nicht ganz gehört, noch ein bisschen. Ja, so viel Konsum haben wir nicht. Okay. Beides ist von mir eingetragen. Willst du es trotzdem vorstellen? Das erste kannst du vorstellen, das kennst du. Ja, also 7 Milliarden Menschen wurden freigelassen. Zumindest sagt die URL 7 Billion Humans Released. Das ist die Nachfolge zu Human Resource Machine, ein Programmierspiel, wo du prozedural Anweisungen für deine Arbeiter gibst, die dann runterarbeiten wie ein Programm, das dem Code folgt. Wie dieses Stapel, dieses Stapelspiel, wo du auch einen Roboter-Kran programmieren musstest. Dieses Cargo-Lifter? Cargo-Lifter ist die. Cargo-Lifter ist der Blimp, der irgendwie in der EU entwickelt wurde. Ich finde mal raus, wie das heißt. Und worum geht's in dem Spiel? Ist es anders als Human Resource Machine? Es ist eigentlich einfach mehr vom Gleichen. Also Human Resource Machine, es ist von der Struktur her ein bisschen anders, weil die Aufgaben anders sind. Bei Human Resource Machine hat man, glaube ich, hauptsächlich nur eine Person gesteuert, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ich glaube auch, ja. Und bei 7 Billion Humans gibt man halt Anweisungen an alle. So, man hat halt so einen eine Menge von Arbeitern und alle müssen praktisch, das muss dann funktionieren. Das ist praktisch so parallelisiert. Das ist ganz nett, weil es ist halt so eine Stufe weiter. Es ist auch von den Befehlen und von dem, was man machen kann, ein bisschen mehr higher level. Also man kann ein bisschen schickere Sachen verwenden, was bei Human Resource Machine eher so auf der Assembler-Ebene war im Endeffekt. Also durch die Hintertür hast du ein bisschen Assembler gelernt, durch das, dass du kleine Menschgusse durch die Gegend bewegst und sicherstellst, dass die Aufgaben erledigt werden. Und jetzt machst du halt mehr oder weniger so eine parallele Geschichte. Es ist jetzt nicht so von der Programmierseite her so schick wie Exapunks. Also Exapunks ist schon sehr, wie ich finde, sehr schick, weil es ein so, das ist auch ein, du steuerst mehrere Entitäten und die sind unterschiedlich programmiert. Es ist mehr so hackeriger. 7 Billion Humans ist mehr oder weniger zugänglicher, aber auch die Aufgaben sind nicht so strukturiert aufsteigend und man lernt nicht so viel. So. Und man hat auch, ich habe es auch gemerkt beim Spielen, ich habe auch weniger so diesen gefühlten Anspruch dann so, ach ja, jetzt will ich aber noch den letzten Zyklus, was in dem Fall Sekunden sind, rausholen oder es noch möglichst klein machen. Ein bisschen schon, also die beiden Challenges gibt es auch wieder pro Level. Aber es ist schon eher, ich will es einfach durchspielen. So. Mhm. Ich will irgendeine Lösung haben. Also es ist schon auch eher so, ja, irgendeine Lösung ist schon okay und nicht, oh, jetzt fällt mir die coole Lösung ein, wie ich jetzt diese Zahlen da sortieren kann, ohne das und so. Ja, also der Drive, der mir als Programmierer so an sich kommt, ist ein bisschen weniger. Gleichzeitig ist es halt auch viel einfacher und angenehmer zu bedienen, so an der Stelle. Also man zieht nach wie vor seine Befehle so in diese eine Sequenz, hat schicke Pfeile, wenn man Sprünge macht und so weiter. Also das ist bei Exapunks wirklich, man macht ein Label und einen Jump und hier zieht man einen Jump darüber und dann ist es eine grafische Geschichte, wie du den setzt. Oder wenn du ein If oder sowas, kannst du hier auch ein If machen, dann kannst du auch dir zusammenklicken. Es ist halt auch so ein bisschen eine grafische Entwicklungsumgebung und ja, also ist einfach mehr vom, also wer Human Resource Machine mag, glaube ich, mag auch Tomorrow's Corporation's 7 Billion Humans. Nice. Das sind die Leute, die World of Goo gemacht haben. Man merkt es auch an dem Grafikstil. Ja. World of Goo, ja, und dann gibt es ja diesen komischen Ausreißer, der nicht genannt werden soll. Ja, über den wir nicht reden. Nee. Wir sprechen nicht darüber. Sehr gut. Nee, der war doof. Du weißt, was gemeint ist. Ja. Ja. Da war wirklich so, da hätte ich ja schon fast, bin ich fast zum Glauben abgefallen und gedacht, nee, die Firma kann ich jetzt nicht mehr unterstützen. Aber sie haben jetzt mehr gute Spiele gemacht wie schwierige. Ja. Ja. Ja, lustig, dass es immer wieder so. Lustig, dass jeder Kram jetzt sein Genre, sein eigenes Genre wird, sofort. Also so Programmierspiele. Weil früher, wobei Papers, Please ist irgendwie noch kein Genre. Ne? Aber ich habe das Gefühl, dass es irgendwie immer mehr gibt um ein bestimmtes Thema rum. Ja. Overcooked ist ja leider auch noch kein Genre. Da hätte ich ja gerne noch andere Vertreter. Oh ja, Overcooked. Aber ist halt wegen Multiplayer am selben Gerät einfach ein schwerer Markt. Ja. Ja. Leider. Also auch für mich selber, aber ich spiele, also Overcooked habe ich halt, ich habe das Glück, hier Marcel vor der Nase zu haben, der das auch gerne macht. Ja. Und ab und zu auch, ab und zu spielt Annalena auch mit mir, aber so, es ist so, wenn dann keiner, dann kann man online spielen, aber online ist es nur halb so lustig eigentlich. Ja, Party Games, das ist so ein Genre, das ist, oder eine Ecke, die ich mich nie trauen würde. Weil es einfach, es gibt zu wenig Partys. Oh, letztens hat's, ich war auf der Party leider nicht, aber Space Team wurde gespielt. Das hat mich sehr gefreut. Nice. Hat mich sehr gefreut, weil das war auch sehr Team schick. Ist aber auch so ein Ausreißer. Vielleicht ganz kurz, Spider-Man ist draußen für die PlayStation 4, wer eine PlayStation 4 hat und das verpasst hat, glaube ich nicht. Es kann gar nicht sein. Das Spiel heißt wirklich Spider-Man nur. Es ist jetzt nicht kein Untertitel, kein sonst irgendwas, sondern es ist Spider-Man für die PS4. Super spaßig, gerade wenn man New York sogar, also wenn man mal in New York war noch, weil man ist halt Spider-Man und man fliegt durch New York in so einer Semi-Open-World-Geschichte zwischen der Storyline. Sehr schön, so auch im Stile von den Batman-Spielen. Wirklich, es gibt so eine Storyline, die durchläuft, und es gibt viele Drumherum-Geschichten, die man auch gerne macht. Das Lustig. Spiel selber. Was Spaß macht, ist, als Spider-Man durch New York zu schwingen, so in diesen verschiedenen Varianten. Das haben sie echt cool gemacht. Aha. Am Anfang ist es so ein bisschen so viele Knöpfe und was mache ich eigentlich und ich falle immer runter. Und dann, aber wenn man mal den Flow raus hat, ist es einfach so großartig. Und dann, das macht man auch ständig. Also man muss ständig auch irgendwie so in Manhattan da von A nach B, sonst irgendwo. Und dann schwingt man da und eigentlich ist es zu lang, aber man macht es dann auch gerne und macht ein bisschen Parcourslaufen da und großartig. Grafik großartig. Story funktioniert gut. Mr. Octavius ist dabei. Ansonsten auch eine alte Widersacher. Man kann sich ein bisschen anlesen, wenn man will. Muss sich aber auch nicht spoilern lassen. Es gibt zwischendurch ein paar Sequenzen, die so ein bisschen langweiliger sind oder die mir nicht so gut gefallen haben. So ein bisschen Sneak-Sequenzen von nicht Spider-Man. Also da muss man ein bisschen sneaken und das, ja, geht schon. Das ist jetzt nicht so ein grandioses Spielprinzip. Aber die Spider-Man-Aktion selber, die Kämpferei, also man kloppt halt viel. Funktioniert auch gut, kriegt Gadgets obendrauf, mit denen das dann wieder einfacher fällt. Ich habe es einer der wenigen, also ich habe mir von Anfang an gedacht, okay, das will ich vom Spielprinzip her, ich will die Mechanik beherrschen bei dem Spiel, weil dann macht es auch mehr Spaß, Spider-Man zu sein. Also habe ich es mal auf der vollen Stärke, vollen Schwierigkeit gespielt. Und ja, ist ein bisschen nervig, weil ist schon hart. Hat aber den Vorteil, dass es ist so ein ständiges, also du hast kein Leben, du hast kein wirklich Game Over, so, es ist ein, das hättet einfach nur. Ja. Es ist halt so, der Flow ist ein bisschen kaputt, wenn man es nicht hinbekommt. Aber dafür muss man halt auch ein bisschen die Skills lernen und kann nicht nur so Button-Masher machen, weil bei sowas bin ich immer zu schnell am Button-Maschen. So. Und eigentlich ist so, die Kombis zu machen, nett, dann hochzuspringen, ein bisschen so wieder eine Sneak-Attacke von da, einen angriffendes Projektil mit meinem Spinnweben einfangen und zurückschleudern, zum richtigen Timing. Und gleichzeitig dann wieder ausweichen mit meinem Spidey-Sense. Und sehr viel Spaß. Kann ich sehr empfehlen, wer Spider-Man nur so ein bisschen mag und dieses Genre haben kann, ist eigentlich ein Muss. Also kommt man nicht dran vorbei. So, ich habe mich ein bisschen, ich habe mich eine Woche lang gewehrt, das aufzumachen und dann war ich erledigt. Das bestätigt so ein bisschen Marcells und meine These, dass wenn die Kernmechanik an sich Spaß macht, ist schon sehr viel gewonnen. Und sehr viele Details einfach schön von New York auch. So. Mhm. Es gibt so, man kann dann später, also man, die verschiedenen Bezirke von Manhattan ist es alles, glaube ich, ja, haben dann so auch so ein OCD-Ding mit, okay, es kommt immer so, im Laufe des Spiels kommen immer mehr Dinge, die man in diesem Segment komplett erledigen soll. Also es gibt so Fotolocations, die man dann fotografiert, die super nett sind, weil die Fotolocations halt selber auch noch sind schöne Fotolocations zum einen, und da ab und zu sagt er auch was Nettes dazu. Er hat irgendwie Rucksäcke in New York verteilt komplett, wo dann immer so alte Gadgets von ihm drin sind, die alle auch schön sind. So halbgare, wo er immer eine Story dazu erzählt. Und bis auf das ist er irgendwie so wie das bei God of War immer boy, so ist immer gotta get there fast. So, es gibt so mit fast hat er so, das geht einem dann auf den Senkel. Ja, so der Rest ist gut, aber ja. Cool. Und sehr schick gemacht. Also lauter so Kleinkram, den kann man erledigen, den man nicht erledigen muss auch, wo man dann mehr Gadgets kriegt. Alle Gadgets machen Spaß, alle Kostüme sind hübsch, sagen wir mal so. Nicht unbedingt Spaß, weil so die Sondereigenschaften sind. Kann man aber beliebig kombinieren, keinerlei Generve, also nicht so dieses God of War, was tue ich jetzt damit und wo kann ich es. Nee, man sammelt halt einfach und dann verwendet man es ein bisschen. Und wenn einem was taugt, dann bleibt man halt bei dem und kriegt nur das hübschere Kostüm. Ein grandioses Kostüm ist Cell-Shaded. Das sieht so schräg aus, weil die Welt so realistisch aussieht. Und dann bist du da selber der Cell-Shaded Spider-Man in dieser realistischen Welt. Das und stinkt. So ein schickes Cell-Shading, also wirklich so richtig geiles Comic-Stil. Okay, cool. So, ich bin nicht nur erotic. Ja, und mal eine AAA-Empfehlung. Das ist ja auch, passiert auch nicht alle Tage bei uns. Ja, und damit sind wir am Ende des regulären Programms und kommen zu dem inzwischen ein bisschen regelmäßigen Update über den Entwicklungsstand von meinem Nicht-AAA-Projekt, von meinem The Companion. Ich bin jetzt so, ich habe jetzt soweit den Core-Loop, würde ich sagen, stabilisiert. Sagen wir mal, er macht noch keinen Spaß und er ist noch nicht irgendwie polished, aber er enthält Elemente. Zuletzt habe ich das Kombinieren von Elementen reingenommen und also ich habe ein Gift, das kannst du trinken, dann macht es dir Schaden, aber du kannst es auch auf Waffen schmieren, bevor du sie verwendest. Mhm. Und dann machen die Waffen mehr Schaden. Und ich glaube, da ist schon ein bisschen was. Also da ist so, das erzeugt noch mehr Hektik, weil du dann zwei Jobs hast, Zeug aufsammeln und Zeug in deinem Inventory aufeinanderziehen. Den Mechanismus nehme ich auch, um Münzen zu stapeln. Und ich habe das, was Marcel mir letztes Mal empfohlen hat, eingebaut. Da haben wir nach dem Podcast nochmal geredet über, also er hat mich gefragt, was will dieses Spiel eigentlich sein? Will dieses Spiel ein Puzzle sein, wo du in die Inventory reinziehst und das an die richtige Stelle bewegen musst? Oder ist es ein Spiel, das so schnell Entscheidungen von dir fordert? Nehme ich das? Was nehme ich? Was mache ich damit? Lasse ich es liegen? Bei mir ist die Gewichtung ganz klar auf Zweiteres. Und ich habe dann einen Mechanismus eingeführt, dass du Gegenstände auch antippen kannst, die auf dich zufahren. Und die werden dann automatisch aufgesammelt. Also du musst sie nicht vom Boden in die Inventory reindragen, was dann schon so ein bisschen umständlich immer ist. Und du kannst auch Gegenstände, die du in deinem Rucksack hast, antippen, um sie zu benutzen. Und das macht das Ganze schon mal irgendwie flüssiger. Und ich hatte jetzt ein paar Mal so bei meinen Testläufen das Gefühl, es gibt einen Fluss, in den man kommen kann. Der ist noch nicht da. Und das ist jetzt eine von den nächsten Aufgaben. Also die eine nächste Aufgabe ist eben, irgendwie diesen Fluss herzustellen, also das Spiel da drin zu finden, das dann wirklich Spaß macht. Und die andere ist halt den zweiten großen Part zu zimmern, der zwischen den Abenteuern stattfindet, wo du den Kram, den du gefunden hast, verkaufst und das nächste Abenteuer, die ihr an Land ziehst. Mhm. Also so der, ich habe Story Mode genannt. Und ist auch wirklich Teil des Ganzen, weil du könntest da eigentlich auch nur eine Hälfte optimieren und dann. Also ich möchte die Hälfte optimieren, den Core Loop, möchte ich schon die meiste Aufmerksamkeit da reinstecken, aber ich glaube, dass das Ganze so ich glaube, dass es ein bisschen die Story braucht, um interessant zu sein. Also die so wie das Seeräuber Match 3 von dem Monkey Island Typen. Sea Shanty Dings. Da hast du halt ein doofes Match 3 mit einer Besonderheit, dass du durch die Match 3 Züge, die du machst, auch noch deinen Helden bewegst und damit auch Monster angreifen kannst. Aber dadurch, dass du zwischendurch immer eine kurze Background-Story für das nächste Level hast, das hält es wirklich zusammen. Und dann hast du im nächsten Level eben, du kommst in die Insel der Skelette und dann hast du auf dem nächsten Board, das du lösen musst, lauter Untote. Und das ist, das gibt genug Kontext, um das Spiel lebendig zu halten und gibt so eine Begründung für die Mechaniken. Mhm. Finde ich ganz schön. Ja, schick. Ja, interessant. Ich bin auf zwei interessante Dinge gestoßen beim Programmieren und beim Bauen. Das eine ist Coroutinen. Das ist abgefahren bei Unity. Weil Unity ist ja alles so, jedes Mono-Behavior, also jedes Skript, das du irgendwo dran babst, hat sein Update und das wird jedes Frame gerufen und da drin machst du eigentlich alles so, wie man es vor 100 Jahren gemacht hat. Du guckst so, ja, ist gerade die Space-Taste unten und dann guckst du, war die letzte Frame auch schon unten? Das hast du dir hoffentlich gemerkt im letzten Update-Call und es ist super steinzeitlich. Wobei an der Stelle auch viel menschlich passiert. Also, weil klar, kannst du so machen, aber du kannst halt auch, es gibt diese komischen Garantien, wenn du diesen Input-Manager benutzt, dass du praktisch nur einmal aufgerufen wirst mit ist es nach unten gedrückt und nur einmal mit ist es wieder nach oben auch. Also es gibt diese impliziten, ja, Unity macht es für dich irgendwo, aber es ist halt okay, wenn du musst es auch nur in Update angucken. Wenn du es dann in Update und Late Update oder in Update und sag schon Fixed Update anguckst, dann ist blöd. Aber wenn du es nur in also da kriegst du halt so einen Touchdown auch nur einmal. Ja? Mhm. Und meistens machst du halt deine Handling-Routine auch nur in einem der Dinge, dann ist es auch okay. Aber so diese Sachen stellen sie dir sicher. Was für mich auch so ein bisschen für die Touch-Programmierung so ein bisschen schwierig ist, weil ich hätte gern zum Beispiel, was iOS einem bietet, nämlich alle Touches von seit der letzten Zeit, seit dem letzten Mal, dass ich aufgerufen wurde. Und dadurch, dass Unity nochmal die Abstraktion oben drüber macht mit den Events, weiß ich nicht genau, liefert es die mir nicht in der API. Mhm. Das ist so ein bisschen schade, weil man hätte noch einen Punkt oder zwei dazwischen. Oder wenn man ein bisschen die Run-Loop blockiert hat, dann verliert man halt die Daten komplett. Ja. Mhm. So. Ja, aber Coroutine, ja. Es gibt ja Coroutine und dann gibt es ja das, was Unity Coroutine nennt. Also. ja, also Coroutinen benutzen den C-Sharp-Mechanismus des Enumerators, was ich ziemlich cool finde. Und ein Enumerator ist eine Funktion, die kann mehrfach returnen, beziehungsweise der Job von einem Enumerator ist, du läufst da rein, du zählst über irgendeine Art Collection oder sonst was und gibst immer das nächste Element zurück. Und das benutzt Unity, indem sie hergehen und sagen, sobald du eine Coroutine gestartet hast, wird dir jedes Frame aufgerufen und dir der Rückgabewert, mit dem normalerweise gibst du null zurück, du kannst damit aber auch steuern, wann du wieder aufgerufen werden willst. Zum Beispiel nach x Sekunden oder wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Du kannst es sogar customizen mit ich habe vergessen, wie es heißt. Jedenfalls der Rückgabewert von so einer Coroutine. Da kannst du nochmal eine eigene Klasse schreiben, die dann Bedingungen überprüfen kann und sagen, okay, jetzt soll die Coroutine wieder laufen. Ja. Ich fand diesen Kniff interessant zu sagen, der Enumerator der eigentlich für was ganz anderes gedacht ist, nämlich durch eine Collection durchzählen, den nehmen wir dafür her. Ja. Also das ist wirklich ein Enumerator-Protokoll. So. Mhm. Oder in C-Sharp heißt es nicht Protokoll, heißt es anders, glaube ich. Aber so, es kann das. Ja, schräg. Also Coroutine an sich sind ja eine sehr schöne Abstraktion. Also für die Leute, die es gar nicht kennen, sollte man es vielleicht einmal sagen. Was eine Coroutine macht, ist im Wesentlichen, du kannst deinen kompletten Ablauf, so wie du ihn gerne sequenziell hättest, so einfach wie die Dinge der Reihe nach passieren sollen, in einem Aufwasch hinschreiben und hast im Endeffekt nur deine Punkte, wo du auf Dinge wartest oder wo du die Kontrolle abgibst, aber so in dem Flow, bis halt das wieder passiert. Also in dem Fall ist es zum Beispiel so, wenn du eine Animation machen willst, die praktisch innerhalb der nächsten 20 Frames eine Explosion macht und du willst da jetzt einfach mal irgendeinen Wert hochzählen oder sowas, dann machst du halt eine Vorschleife, eine ganz normale Vorschleife, als würde die so laufen direkt am Stück, aber die wird halt mittendrin einfach immer einmal kurz unterbrochen und dann geht's beim nächsten Frame weiter. Das ist wirklich so eine sehr schöne Art und Weise, wie man Zeug zusammenhalten kann. Und wirklich so der Code, der passiert schön an einer Stelle untereinander, anstatt, okay, man muss jetzt einen Rückruf-Funktion schreiben, die man wieder übergibt, die dann wieder aufgerufen wird, dann muss man wieder zurück in seinen vorherigen State kommen. Ja, so. Du musst den ganzen Kram immer merken und im nächsten Update wieder herstellen. Was habe ich denn, in welchem Schritt von meiner Explosion bin ich? Also man hat auch so in so einer Coroutine schön implizit State, weil die Coroutine kann lokale Variablen haben, die sich dann nicht verändern. Die haben wieder denselben Zustand, wenn es weitergeht. Ja, für dich hat sich praktisch nichts verändert. Es ist dasselbe, als wäre es am Stück gelaufen, nur dass zwischendurch andere Leute was getan haben. So. Und das ist als Programmiermodell was sehr Feines, um mal, also wenn man das mal hatte, ist auch, wenn man dann wieder so Callback-Mechanismen oder anderen Event-Loops zurück muss, ist auch unschön. Ja? Also, ist auf alle Fälle einen Blick wert. Die Art und Weise, wie es gemacht ist, ist echt schräg, weil auch diese Art Start-Coroutine, das ist auch sowas Komisches. So in JavaScript ist ja auch so im Browser, nur um nochmal den Bogen hinzuschließen zuvor, ja. Set-Timeout ist ja die Funktion, die man aufruft, um im Endeffekt in der nächsten Run-Loop oder im nächsten Ding zu laufen. Also es ist so, es ist Perform-Selector-After-Delay. So genau das, und das heißt Set-Timeout wirklich im Dokument. Set-Timeout ruft eine Funktion auf nach dem Timeout. Das ist der Name von dem Ding. Die JavaScript-Welt, die Browser-Welt. Zurück zu dir, der Companion und Coroutine. Ja, genau. Für was hast du sie verwendet? Ich hab sie von der Animation verwendet, um was einzufaden und einmal um die Gegenstände runterfallen zu lassen. Da bin ich noch schwer am Überlegen, ob ich Physics anschalten will, weil das ist dann nochmal Heavy Lifting, bis alles Physics-konform ist. Und ich habe jetzt meine Colliders, also der Punkt, wo ein Objekt auf dem Schirm ist, habe ich relativ großzügig gezogen, damit man sie mit dem Finger gut erwischt. Bedeutet aber, wenn das Ding runterfällt und ich nehme diesen Collider, den ich für die Touches hernehme, dann wird das immer so ein bisschen über dem Boden schweben. Weiß ich noch nicht, wie ich das machen will. Also ich bin schwer am Hadern mit mir, ob ich Physics benutzen will oder nicht. Kannst du dann natürlich aber auch getrennt machen, was ja ganz schick ist. Also einfach andere Collider machen für die Physics als für den Touch und so. Also das haben sie ja ganz gut gemacht. Touch und Collider. Ich habe die Coroutinen verwendet in der letzten halben Stunde vor Abgabe bei dem Ludum Dare, weil so dieses, wer sich an Defragmentare noch erinnert von der Vorstellung her, was da passiert ist, von unten wird so reingefressen. Und dadurch, dass ich überhaupt keine Zeit mehr für Sound hatte, hat man das halt übersehen, dass von unten so ein Teil angefressen wird jetzt dann gleich. Also muss ich ein bisschen Stress machen. Und um Stress zu machen, habe ich mit der Coroutine so eine Blink doch mal das ganze Spielfeld gemacht. Einfach Behavior, so Blink. Und da habe ich meine erste Coroutine geschrieben. Nice. Hat auch ganz gut funktioniert dann so. Also habe ich mir schnell, wie geht denn das? Ich habe das noch nie gemacht. Und das war super wichtig, damit Marcel nicht immer stirbt. Ohne, dass es merkt. Sehr gut. Ja, und wo ich sie mir noch überlegt hatte, das ist der zweite Punkt, zu dem ich gekommen bin, ist, ich habe so einen Kampfloop. Der rechnet immer aus, wie viele Gegner sind da, wer macht wem Schaden, gehen Waffen kaputt, stirbt jemand, fällt Loot um, kommt ein neuer Gegner. Und im Moment habe ich in meiner in meinem Update von dem Kampfskript einfach ein, ist seit dem letzten Mal schon eine Sekunde vergangen? Wenn ja, dann mach einen Durchlauf. Und das ist halt so, das würde sich voll anbieten für eine Runde Kampf auflösen Coroutine. Vor allem, weil man die auch stoppen kann. Man kann eine Coroutine, die läuft, mit Stop Coroutine einfach anhalten oder beenden. Und das ist der Punkt, auf den ich gekommen bin, dass ich gemerkt habe, ich habe das gleiche Problem, das wir in Carcassonne hatten. Wie hältst du ein Spiel an? Weil du hast ja 1 Million verschiedene Skripte, die alle irgendwie einen winzigen Teil von dem Puzzle nur besorgen. Aber wenn das Level vorbei ist, dann muss die Kamera aufhören zu scrollen und dann müssen die Gegner aufhören zu kommen und dann musst du aufhören zu kämpfen und dann darfst du auch nichts mehr Drag-and-Drop-mäßig anfassen. Und du hast zig Systeme, die irgendwie am Laufen sind und ja, ich habe keine schöne Lösung gefunden. Die Lösung, die ich jetzt im Moment habe, ist eben, es gibt eine Stopped-Bool-Variable in den Skripten, die irgendwas machen. Da gibt es ein Stopped und die Teile, die was machen, die fragen immer so, if not stopped, dann mache ich das und sonst mache ich halt nichts. Das ist aber irgendwie, mir kommt das irgendwie unschön vor, weil das ist auch so zerbrechlich. Wenn ich irgendwas Neues baue, das so ein Skript macht, und dann vergesse ich, das stoppt irgendwie zu respektieren, dann bricht es auf Arten, auf Weisen, die ich vielleicht erst später merke. Und so einen zentralen Scene-Controller hast du nicht? Der ja da entsprechend in Aktion treten könnte und dann ist er entweder Zeug pausiert. Also in Unity halt einfach auf inaktiv setzen, die Game-Objekte, die das sind. Die haben ja alle so ein Active und also Set-Active. Mhm. Und das ist hierarchisch, das ist eigentlich ganz schick. Also wenn du so Skripte hast, die nur Dinge machen, um was anderes zu spawnen und so weiter, kannst du dir im Endeffekt die als Game-Objekt in dem Baum von nicht sichtbaren Game-Objects machen. Und wenn du den obersten auf inaktiv schaltest, dann wird der Rest auch nie ausgeführt und sowas. Da hast du so ein bisschen, du kannst ja alles und nichts machen. Das ist ja so, es ist ein Baukasten von Möglichkeiten und dieses, ich bin auch sehr overwhelmed und hab jetzt noch jedes Mal alles anders, ein bisschen anders gemacht. Mhm. So. Aber weil ich habe auch so den Luxus, dass ich wollte halt hauptsächlich Unity lernen. Dass ich was Sinnvolles damit mache, ist nachrangig. So. Gerade. Kam ja auch noch nichts raus, wobei ich Defragmentare schon auf iOS zum Laufen gebracht habe. Nice. Aber ja, ob das wirklich Spaß macht auf iOS, weiß ich nicht. Bin ich in derselben. Mhm. In der Ecke, wo du vorletzte Sendung warst. So, macht es denn überhaupt Spaß? Muss man das jetzt irgendwie? Will ich das? Mhm. Ja, wie stoppt man ein Spiel? Ich habe so viele Tutorials geguckt. Man kann die Zeit anhalten. Ist auch ein Weg. Dann wird alles noch aufgerufen, aber die Zeit geht halt nicht vorwärts. Und wenn du alles zeitbasiert machst, dann hast du damit gewonnen. Gleichzeitig hört halt auch die Zeit auf. Das heißt, alle deine Animationen, die in irgendeiner Weise von Zeit abhängen, starten vielleicht auch nicht und du willst irgendwie das Game-Over-Screen oder der Level-Balken was machen. Mhm. Ja, du kannst die Szene zerstören. Du hast so viele Möglichkeiten. Ja, aber ich will ja, dass die Szene noch weiterlebt. Ich glaube, vielleicht habe ich da auch die Verantwortlichkeiten nicht gut getrennt. Also mein Fight-Skript, das kümmert sich auch noch um andere Dinge. Also ich weiß nicht, ob ich das einfach lahmlegen, also das Active einfach auf False setzen will von dem Skript. Vielleicht ist das eine Überlegung, das einfach so zu trennen, dass die Dinge, die du ausschalten willst, einfach ihr eigenes Skript sind und alles, was drumherum ist, ist dann in einem Skript, das du dann eben nicht ausschaltest. Ja, ist eine Überlegung. Ja. Das ist ein sehr kreativer Prozess, dieses Unity. Ja, das ist irgendwie, Unity ist, ich habe das Gefühl, dass Unity irgendwie für Leute ist, die nicht programmieren können. Das, das zeigt sich an den ganzen, an diesem ganzen Zeug, was unter der Haube passiert mit Key Presses, die in Update und Late Update und Ongoing und sonst wie kommen und in vor allem, ich habe das, ich meine, ich habe jetzt noch nicht, ich habe jetzt noch keine Bücher über Unity gekauft und ich habe ein Unity-Tutorial mir mal gekauft. Das ist relativ lang, aber das ist auch sehr seicht, was das Programmieren angeht. Ich habe das Gefühl, das Gros der Informationen, die du kriegst, was die API angeht, ist super seicht. Das ist Baukastenlösungen. Mach das mal, probier das mal so, teilweise mit Fehlinformationen und so gut wie keine Hintergrundinformationen. Also so Dinge wie eine Coroutine wird einmal pro Frame aufgerufen. Das ist ein Nebensatz in der offiziellen API-Beschreibung, sonst findest du das nicht. Und solche Dinge, die einfach, wo kommen Touches her? Wo kommen diese Events her? Wer erzeugt die? Oder dass das Event-System, wenn du die On-Click und On-Drag und Zeug hast, dass das einen Raycaster benutzt, der dann Rays in die Szene schießt und da Dinge trifft. Unter Umständen auch mehrere Raycasters, weil du kannst auch viele haben, die für verschiedene Arten von Objekten, so GUI und 2D und sonst wie Objekte. Und ich hätte halt gern so mehr In-Depth-Informationen, so was ist der Hintergrund von diesem, wo kommt das alles her? Und das ist ein bisschen dünn gesät. Fand ich auch sehr schwer ranzukommen. Also ich hab einfach so versucht, Basiswissen zu schaffen, indem ich Tutorials gucke und bei Tutorials und dann, wenn ich was Interessantes gefunden habe, dann ein bisschen was dazu bauen, so ungefähr. Also, und das ist sehr muddy, so. Mhm. Gleichzeitig war es für mich jetzt ganz passend, weil ich wollte gleichzeitig auch C-Sharp ordentlich lernen. Also ich habe dann auch dann Link und die ganzen funktionalen Seiten ein bisschen angeguckt, also was ja auch ganz schick ist, so die anonymen Funktionen, wie man die man da verwenden kann. Also man kann Sachen relativ easy, relativ schick machen und fährt dann ab und zu gegen diese Null-Geschichte, weil dann diese, also gerade mit Link, so eine leere Liste ist leider nicht so so nett zu den ganzen Link-Sachen. Also wer es nicht kennt, Link ist diese ganze Map-Reduce-Geschichte, die eigentlich für SQL-ähnliche Abfragen gemacht. Also C-Sharp ist auch so ein, es ist ein sehr spannendes Feld, nicht meine Lieblingssprache, aber gleichzeitig auch nicht so hässlich, wie ich dachte. Also ich bin da eigentlich so, kann man mitarbeiten. Ich bin jetzt nicht negativ. Also Namespace, also es gibt, man kommt damit klar, man kann alles relativ schick kompakt halten, so also ich muss halt immer wieder nachgucken. Ja, also das ist so, ständig. Und es hilft auch nicht, dass der Style zwischen Unity und Microsoft etwas im Zwiespalt ist, also mit Groß-Kleinschreibung irgendwas und wie man was zu machen hat. Da vermisse ich schon auch die Konsistenz von Coco teilweise. Also da ist aber Coco auch eine Ausnahmegeschichte. Ja, ich finde auch Property Getter und Setter, wo du Custom Getter und Setter machst und dann deine eigenen Backing-Variablen implementieren musst für wenn du dann Getter und Setter irgendwie mit Custom Code machen musst, dann hast du halt die Property heißt mit großen Buchstaben, fängt mit Großbuchstaben an und dann hast du noch eine Private Int oder Private Schlag mich tot, gleicher Variable nur mit kleinen Buchstaben als Backing Store in Anführungszeichen für diese Variable. Und ja, ich verstehe, ich will die nicht immer und das man muss die auch nicht immer haben, aber warum kriege ich sie nicht einfach geschenkt, wie bei Coco auch? Weil das da dann nochmal extra Private Int Schlag mich tot drüber zu schreiben. Aber vielleicht ist das einfach so der Flavor, dieser Microsoft-Flavor, der ist manchmal einfach anders. Mhm. Also es gibt ja auch für so Lambda-Ausdrücke, also Closures heißen sie, glaube ich, gibt es ja auch vordefinierte Typen, wo du sagst, ich habe eine Funktion und das ist Func, spitze Klammern auf, Rückgabewert, spitze Klammer zu. Es gibt dann aber auch noch für Lambdas, die einen Parameter haben, das ist Func, spitze Klammer auf, Parameter, Komma, Rückgabewert, spitze Klammer zu. Und dann gibt es das auch für 2 und dann gibt es für 3 und für bis zu 16 Parameter. Und das steht halt in den API-Docs von C-Sharp, steht halt auch drin. Funk, eine spitze Klammer, Funk 2, Funk 3, Funk 4. Und das ist so, ja, es ist eine Lösung, aber es ist irgendwie mega hässlich und ich bin nicht so glücklich damit. Ja, da kann man sich viel mit beschäftigen, wie man Sachen dann in C-Sharp hübsch oder nicht so hübsch macht und welche Sprachfeatures man benutzen würde und so. Also ich finde es halt auch ganz spannend, wieder mal so in einem Neuland unterwegs zu sein für mich. Also einerseits merke ich, wie viel ich so in der Breite gelernt habe inzwischen. Das heißt, auch im Neuland kann ich relativ schick mir was zurechtzimmern. Also man kann einfach so seine Skills schon auch übertragen. Mhm. Was Schönes, finde ich. Gleichzeitig aber auch so ohne die Erfahrung, wie man es denn richtig machen sollte, macht man halt alles irgendwie so ein bisschen schräg. Also man muss schon sehr viel loslassen von, das wird nicht schön auf Anhieb. Und auf zwei Hieb auch nicht. Und in dem Zeitraum, den ich jetzt überhaupt mich mit C-Sharp auseinandersetze, wahrscheinlich eh nicht. Also probiere ich halt im Moment alles aus. Ja, das ist so. Und ab und zu kloppe ich mich mit Marcel, weil ich in seiner Co-Basis rumschnurke, weil ich halt ein bisschen einen anderen Stil dann mache und dann ist es für ihn nicht konsistent und dann lerne ich erst, was er als konsistent hält für die Art und Weise, wie er sich adaptiert hat. Also der ist eher auf der Unity-Seite. Ich war dann eher auf der Microsoft-Seite, weil die neuen Sprachfeatures Und man merkt schon, so, man ist adaptierbar, man kann sich adaptieren oder darauf einstellen auf andere Sprachen und andere Umgebungen, aber man ist schon sehr geprägt von seinem Upbringing, was das Programmieren angeht. Und irgendwie, ich muss, glaube ich, schon innerhalb des nächsten Jahres wieder setteln irgendwo, also wieder irgendwo unterkommen, weil ich kann. Also für den Lernprozess ist es schön, mal alles auszuprobieren, es mal so zu machen, mal so zu machen, mal so zu machen. Für eine Codebasis, die ich in irgendeiner Form zu verantworten oder pflegen habe, gefällt mir das gar nicht. Vielleicht für Auftragsarbeit wäre das wahrscheinlich ganz schön. Das ist das, was manche Leute wahrscheinlich so mit Auftragsarbeit verbinden, dass sie halt so, die können ja jedes Mal sich neu erfinden. Ja. Nach mir die Sintflut. Ja. Man muss sich auf das Projekt einstellen, so wie es ist. Ja. Ja, mal schauen, weiß ich nicht. Ich habe in meinem letzten Job ein paar Leute im Projekt gehabt, die gesagt haben, so, oh, jetzt bin ich irgendwie 2-3 Monate schon im selben Projekt, so langsam wird mir langweilig. Und ich habe mir gedacht, Alter, ich bin ja ein Jahr in diesem Projekt und fange es langsam an zu kapieren. Aber es gibt diesen Ansatz, es gibt diese Einstellung, dass ich will 2-3 Mal im Jahr was Neues sehen. Ja, lernst auch viel, aber ja, ich mochte diese Leute immer nicht, wenn die bei UI-Kit an mir vorbeigeflogen sind. Weil da ging es mir ähnlich. Da war so, nach dem ersten Jahr war ich so halbwegs drin. So. Aber bis dahin hätte ich ja in der internen Struktur der Codebasis auch nur wenn ich größere Dinge gemacht hätte, ich hätte es machen können, weil es halt relativ lose strukturiert ist. Aber so, und dann kommen halt die Leute vorbei, die halt dann einfach sowas machen und dann so gefühlt ein halbes Jahr Arbeit zerstören. So, wir haben hier die Konsistenz. Nein! Bitte nie! Ich habe hier in einem anderen File Code gefunden, der so aussieht, als ob er was Ähnliches tut und den dann rüber kopiert und ein bisschen geändert. Das ist ja geil, ja. Also diese Last-Minute-Bugfixes teilweise waren da schon auch. Also die dann auch von Leuten, die ja nicht in der Co-Basis so versiert sind, passieren, weil man hat halt schon so Ressourcen durch die Gegend werfen. Also das war auch einer der Schritte, wo ich froh war, dass wir den aufgehört haben auch dafür plädiert haben. So, ja, wenn ihr uns in der Hochphase Leute vor die Füße werft und meint, dann wird's besser, dann habt ihr den Schuss nicht gehört. Also ab und zu braucht sowas, klar. Also gerade in so einem. Aber wenn man es herstellen kann, dass es nicht braucht, Umwelt denn besser? Die Leute sind vielleicht grumpier, die dann arbeiten müssen, weil diese Hochphase nervt natürlich auch, weil es halt nur Bugfixen. Aber so wenigstens kann man sich ungefähr, also das, was die in der kurzfristig, also den Kompromiss, den man an der Stelle dann eingeht, der ist weit besser als den jemand, oh, ich habe Code kopiert, es funktioniert, kannst du das mal kurz abwinken? Ja, genau. Ja, das funktioniert in genau diesem einen Fall, aber in diesen 20 anderen Fällen schießt es alles total kaputt. Ja, und das muss man auch abkönnen, das ist schlimm. Schon wieder abgeschwoffen. Ja, ich glaube, so ein neues Feld reinzusteigen, muss man irgendwie so eine Kombination aus Pragmatik und Idealismus fahren, dass du sagst, mache ich's, dass es halt einfach fucking irgendwie funktioniert. Und ich hatte das mal, ich musste irgendwie einen eine Ebene finden in dem Spiel und die kannst du durch eine Rect-Transform finden. Und dann habe ich halt einfach allen Game-Objects, die ich hatte, halt statt einer Transform eine Rect-Transform gegeben. Was total bescheuert ist, aber es hat funktioniert. Und irgendwann habe ich dann rausgefunden, es gibt auch andere Wege, Ebenen zu finden. Habe dann die Rect-Transforms wieder ausgebaut. Und ich denke, das, was funktioniert, das funktioniert. Und man muss die Perfektion nicht auf die Spitze treiben. Wenn da irgendwo ein bisschen Crud noch drin läuft, der nicht schön ist, und zum Beispiel, wenn mein Kampfloop nie aus der Update-Methode in eine eigene Coroutine wandert und trotzdem funktioniert, dann akzeptiere ich das einfach. Ja. Ja, ja. Das ist, glaube ich, eine gute Stelle. Also man sollte, glaube ich, immer so ein bisschen so, nicht zu viel, aber so ein bisschen Zeit nehmen, um zu reflektieren und was zu lernen. So halt, so, weiß nicht, auf zweimal oder dreimal was pragmatisch eingebaut, vielleicht einmal kommen lassen mit, okay, den kleinen Aspekt mache ich jetzt mal so, wie er sein sollte. Und nur so, um den Lerneffekt mitzunehmen, weil man gerade so ein Problem vor der Nase hat. So, also ich glaube, das zumindest hat mir das in der Vergangenheit dann immer sehr geholfen, diese Mischung. Ja, aber cool. Ja, ja. Also es ist, also ich finde, sowas ist als Programmierer auch immer so ein Struggle mit sich selbst. So was wie kommt man genug Progress hin und fühlt sich trotzdem nicht schäbig. Und also es gibt so viele dieser Rabbit Holes. Also wie ich jetzt anscheinend wieder mal den Podcast in die Länge quatschen kann ohne Ende. So jedes Mal, ach ja, ich könnte jetzt das machen. Und im Moment genieße ich das, weil ich habe jetzt kein fixes Release-Date für irgendwas. Also mache ich das halt. Jetzt mache ich mal ein bisschen das, ja. Also letztens habe ich die Icons von dem Podlove-Webplayer auf Retina und Pixel-Ding gezogen und gelernt, wie man mit SVG im Web was macht. So, jetzt weiß ich das. SVG ist inzwischen unterstützt, ist super. Das ist für jetzt toll. Für dann, wenn ich eigentlich was wenn ein Resultat da sein soll in 2 Wochen, da muss ich aus diesem Modus wieder raus. Hoffentlich kann ich das dann noch. Vielleicht werde ich einfach nur alt und grumpy und skurril. Ja. In diesem Sinne bleiben auch Sie, liebe Zuhörer, alt, grumpy und skurril. Und oder? Und nächstes Mal sind dann auch schon wieder alle da, oder? Ich glaube. Ja, könnte. Also, ich will jetzt nicht zu viel versprechen. Unter Umständen. Ja. Das heißt, da wird es wieder kürzer. Ja, genau. Wenn wir dann wieder mehr sind, dann kommen wir die Themen schneller durch. Oh. Jo. Also, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Here is Toad for no reason at all. I just felt like looking at him. I just felt like looking at him. He's Toad. He's from Mario Kart. Toad. I just felt like felt like